Sonntagabend, ungefähr 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Punkt 18 Uhr. Oh, knapp. Also, hallo. Guten Abend. Ja. Wir freuen uns, euch begrüßen zu dürfen. Der Preis kommt später noch. Der Abel hat heute leider wieder Familienurlaub, aber das soll uns nicht davon abhalten, einen guten Stream abzuliefern und darauf hinzuweisen, dass ihr euch schon mal den Donnerstag eintragen könnt. Wahrscheinlich 20 Uhr nehme ich mal an oder 21 Uhr. Gibt es wie jedes Jahr einen Stream zur deutschen Einheit. Ja, vielleicht auch schon um 18 Uhr. Dann noch Ende Stimmt, 2, oder? ist ja ein Feiertag, Eben. verdammt. Mal gucken, also könnte auch 18 Uhr pünktlich sein diesmal. Ja. Am Donnerstag, 18 Uhr. Ja, sollte klappen. Soll reingehen? Na klar. Ja, das hatte ich, glaube ich, auch mitgebracht hier, von den Rechtsextremismus-Maßnahmen. Die CDU-Fachpolitiker haben ein Bündel an Maßnahmen zur Bekämpfung des Extremismus, angeblich besonders des Rechtsextremismus, entworfen. Ja, und dabei vor allen Dingen natürlich wieder am Datenschutz geschraubt. Das heißt, es wirkt nicht unbedingt nur gegen Extremisten, sondern eigentlich gegen viele Leute. Und als Extremist zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, ob jetzt zum Beispiel Daten bei einem Umzug in die neue Stadt auch mit transferiert werden, gilt man schon, wenn man mal irgendwann eine Anzeige bekommen hat. Und da werden da einige Sachen angeblich oder voraussichtlich dann erleichtert. Ja, das ist jetzt noch nicht durch. Aber ja, sie wollen das vorschlagen wohl. Was hier in der unteren Überschrift steht, Internetplattformen, dafür soll es eine Meldepflicht geben. Hast du da noch irgendwie? Ja, bei Netzpolitik stand unter anderem, dass sie automatisierte Anzeigen schreiben können sollen. Ja, das steht hier so nicht drin, meine ich. Also die Internetplattformen oder Ja, was? genau. Die Strafverfolgungsbehörden sollen laut dem Maßnahmenkatalog der CDU-Fachpolitiker außerdem auch ohne Anzeige Ermittlungen wegen Verleumdung und Beleidigung im Internet aufnehmen dürfen. Ohne Anzeige. Oho, Ja, das das wird hört ja sich ja spannend, weil richtig gut an. das ist nämlich, also solche Beleidigungen und so fallen nämlich unter die Arten von Straftaten, die von den Behörden quasi nicht einfach so nach Kenntnis verfolgt werden. Also es gibt ja gewisse Ja. Dinge irgendwie, Mord und Totschlag und so, das ist Ja, ja in diesem Satz gar. steht das dann auch schon, ne? Sie will Beleidigung im Internet zum Offizialdelikt machen. Also Offizialdelikt eben, dass die Staatsanwaltschaft das von sich aus verfolgt und man da Genau. nicht klagen muss von sich, also als Privatmann oder so. Ja. Genau, das wäre auf jeden Fall eine Riesenänderung. Also das entspricht überhaupt nicht dem, wie es im Moment läuft. Und Ja. ist auch Sägen an den Grundfesten des Rechtsstaats, meiner Meinung nach. Und überflüssige Arbeit auch für die Staatsanwaltschaften. Wenn da einer Naja, aber beleidigt ich wird und der meine, andere merkt das gar nicht, wo sind dann die Beleidigungen? Ne? Wo ist denn das Leid dann aus der Beleidigung? Also, die Frage ist halt auch, welche Worte dann gesucht werden, ne? Da kann man ja dann relativ schnell die politische Richtung aus. Ich habe da auch noch einen Artikel zu einer KI-Lösung zu dem Thema. Halte ich alles für 1984. Ja, ist momentan irgendwie unstoppable oder so, ne? Hat man den Eindruck. Und hier Klimawandel als Radikalisierungsgrund. Oh, jetzt hast du es schon weggemacht. Ja, ist auch Klimawandel weg. als Radikalisierungsgrund, okay. Das haben sie auch schon länger im Gespräch, dass das Anzweifeln irgendwelcher Wissenschaftler da strafbar sein soll, ne? Finde ich Nee, auch also da komisch. irgendwo hört es ja dann auch auf. Wissenschaft ist immer Theorie und jeder kann eine Theorie aufstellen. Und wenn die aus Versehen jetzt der gängigen Theorie irgendwie zuwiderläuft oder absichtlich oder wie auch immer, dann ist das immer noch eine Theorie, die man widerlegen muss und dann kann man sie Ja, als und dann gibt es widerlegt auch. bezeichnen. Das reicht ja eigentlich auch. Ja, und dann gibt es auch immer noch Science Fiction daneben, dass sich gerne mal ein bisschen liest, wie Wissenschaft aber dann doch keine ist oder so, ne? Also kann man einfach sich vertun, dass die Leute das gar nicht so ernst meinen manchmal oder so. Nur als Beispiel, ne? 563 rechtsmotivierte Straftaten 2018, darunter 235 Gewaltdelikte. Bei wie viel Millionen sind wir? 80? Jo, angeblich 82. Ist irgendwie so ein. Ich möchte jetzt nicht, aber eigentlich ist es ein Fliegenschiss. Ja. 235 Gewaltdelikte. Jedes Gewaltdelikt ist zu viel, aber 235 klingt für mich jetzt nicht nach der Spirale der rechten Gewalt, die mir die Medien irgendwie Und 560 rechtsmotivierte Straftaten, das heißt, dann sind dann 200, 330 sind dann rein aus wegen Sprache oder so, oder Oder Hakenkreuzschmiererei oder oder so. wegen StGB 130 oder so, ja. Bei der Aufarbeitung der Fälle hat die Polizei insgesamt 1091 Waffen registriert. Ist auch interessant. Okay. Waffen registriert, bedeutet das illegale Waffen? Bedeutet das, dass die Personen vielleicht einen Waffenschein hatten? Oder? Also das finde ich ein bisschen, Ja, hier unten steht was ist dann eine Waffe? sichergestellt. Ist das Ja. eine Schusswaffe oder ist das eine Stichwaffe Nee, nee, nee, oder? das fängt auch schon bei einem Messer an, was zu lange stehende Klinge hat. Das Wollte ist ich schon gerade der sagen. Unterschied. Und wenn sie da in letzter Zeit die Regeln angepasst haben und verschärft haben, dann hat da vielleicht auch jetzt der eine oder andere noch ein Messer von früher liegen, das zu lang ist oder so, ne? Es ist mir alles zu schwammig, um Ist auf jeden Fall eine wirklich. Zahl, die man gut aufbauschen kann, finde Und das ist dann Einschüchterung der Gesellschaft laut der zweiten Überschrift. Da ich. 235 Gewaltdelikte bei 80 Millionen Einwohnern. Dass sie das selber nicht Also, merken. ja, wenn man heftige Gewaltdelikte hätte, also wenn das Terroranschläge wären mit Bomben oder sowas, dann wäre das mit Sicherheit eine Einschüchterung der Bevölkerung mit 250 Stück im Jahr. Aber es ist ja nicht der Fall. Wen haben wir denn hier? Ist das mal wieder Matthias. einer von der Amadeo-Antonio-Stiftung? Nein, niemals. Ach Quatsch, glaubst du doch selber nicht. Innenzeitstelle. Nein, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft hört sich überhaupt nicht nach der Kahane-Stiftung Wollt ihr mal kurz googeln? an. Ja, auch da werden jetzt aber die Waffen irgendwie doch noch mal genauer aufgeschlüsselt. Matthias, IDZ, Quellen, Wikipedia, Nummer. Rechtsextremismusforscher finde ich schon mal gut. Oh, er ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft, IDZ, einer außeruniversitären Forschungseinrichtung in Trägerschaft der Amadeo Trommelwirbel. Antonio Stiftung. Exakt. Ach, das ist So dieses was aber auch. Institut, wo es damals dieses Hickhack drum gab, wisst ihr noch? Weil die einfach ohne eine vernünftige Ausschreibung das praktisch, das ist dem Parlament angeschlossen. Und das hat man ohne vernünftige Ausschreibung einfach der Kahane in die Hand gedrückt. Da gab es irgendwie auch noch Ärger drumherum. Okay. Ja, ich erinnere mich, da war was, aber ich wusste nicht mehr, dass es dieses Ding war. Doch, das war das in Thüringen, ja. Ihr Okay. Ziel ist die Einschüchterung der Gesellschaft und Vertreibung von Menschengruppen. Teile der Szene wollen sogar einen Bürgerkrieg. Ja, das ist doch wenn ich über das Extremistischste im Extremistischsten suche, dann kann ich das über jede Gruppe sagen. Dann kann ich das über Linke sagen, kann ich das über Muslime sagen, über Christen, egal. Teile der Szene wollen sogar einen Bürgerkrieg. Haben die da letztens gerufen, irgendwie. Systemwechsel und so. Bei den festgestellten Waffen handelt es sich nach Angabe des Bundesinnenministeriums um Faustfeuerwaffen, Langwaffen, Kriegswaffen oder wesentliche Teile davon, Spreng- und Brandvorrichtungen, Pyrotechnik, Sprengattrappen, Gas, Luft, Schreckschusswaffen, Hieb, Stichwaffen, Reizgas, Pfefferspray, Ja, Soft-Air, alles. Gotcha-Waffen, Deko-Waffen, Wurfgeschosse sowie gefährliche Werkzeuge. Ich meine, gefährliche Werkzeuge. Wir haben alle Half-Life gespielt. Wir Ja, da wissen, was gefährlich ist. hat jetzt einer das aus dem Gesetz kopiert, was da drin steht, oder was an Möglichkeiten. Das ist doch Nö, Quatsch, die Liste. aus dem Bericht des Bundesinnenministeriums hat er die Liste rauskopiert. Ja, ist Aber das nicht alle Formen von Waffen, die Deko, es so gibt? Dekowaffen, Ja. Gotcha-Waffen, Soft-Air-Waffen. Und Gefährliche das kriege Werkzeuge, ich dann, Vorschlaghammer oder was? das kriege ich dann da oben unter die 1091 Ja. Waffen, die man, und dann soll ich euch Blechschere. ernst nehmen und das noch ohne Hilfe, Zahlen. eine Blechschere. Du hast irgendwie wieder Knicksen und Knattern. Bei dir So, ist Wackelkontakt, Mammon. ja, wackelkontaktmäßig. Professionelle Verstecke hatten die auch. Nein, wirklich. Unglaublich. Mach doch, scroll bitte nochmal hoch. Ich will noch mehr von dem Blödsinn Professionell, lesen. ja. Verdienen die Geld damit, mit Verstecken spielen, Professionelle Verstecke. Also, die Waffen sei. Ja, Im Einzelfall noch an die, aber die Waffen welche? Also die im Einzelfall oder die anderen oder alle? Und Waffen sollte man ja vielleicht auch verstecken, damit nicht zum Beispiel Kinder, die vielleicht im Haus sind, sich mit dem Vorschlaghammer vom Vater erschlagen oder so. Oder die Deko-Waffe von der Wand nehmen. Ach nee, da geht es um spezielle Sachen. Ah, hier 46 Schusswaffen bei einem, okay. Trainings- und Hassmusikszene. Sowas wie feine Sahne Fischfilet, nur auf rechts. Ja. Was anderes ist das doch auch nicht. Wir müssen die Szene entwaffnen. Ja. Kriegen dann bestimmte Leute den Besitz von Dekowaffen verboten oder wie muss ich mir das vorstellen? Vielleicht. Brauchst du einen Schein dafür demnächst? Deko-Waffenschein. Oh Mann. Ihr wollt mich doch alle Mit ärgern. Eignungsprüfung. Ja, genau. Bin ich charakterlich Und geeignet, um mir ein Samurai-Schwert an die Wand zu wenn du die kleben? Deko-Waffe in einem komischen Aufteilung irgendwie mittig und nicht im goldenen Schnitt hinhängst oder so, dann kriegst du es verboten. Und beim nächsten Bericht sind dann noch so Labwaffen, weißt du, diese Schaumstoffdinger, diese lackierten, die sie alle haben. Aber die schlimmsten Leute sind die, die ihre Deko-Waffe professionell verstecken. Die würde ich Ja, ja vor sofort denen hätte ich einsperren. dann Angst, auf jeden Fall auch. Seufz. Oh, wir sind nur noch zu zweit. Man hat sich professionell versteckt. Ja. Rassistischer Angriff auf 18-Jährigen auf dem Oktoberfest. Ja, so eine Sauerei. Ja, das war zwar von Mammon, aber ich hatte es mir auch durchgelesen, es ist noch nicht lang. Scheinbar haben hier ein paar Betrunkene, sind auf so einen 18-Jährigen losgegangen, der hat sich auch gewehrt. Und ja, das Bemerkenswerte daran finde ich, ist, dass hier jetzt das Staatsschutzkommissariat da ermittelt. Weiß ich nicht, ob das jetzt so unbedingt angemessen ist. Ich meine, gut. Vielleicht ist es so ein Automatismus, dass bei rassistischen Angriffen die Staatsschutzkommission 44 eingreift. Ja, vielleicht. So, keine Ahnung. Die Ja. Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Da hat der Mann den Mann mit der dunklen Hautfarbe haben zwei Leute angepöbelt und geohrfeigt. In Bayern. Das kann man sich nicht vorstellen. Wahrscheinlich Betrunkene haben sie vor einen allem. Neger genannt. Man Betrunken. weiß ja. Das ist halt eben der Schlüssel bei der Sache, dass die betrunken waren. Also würde ich die vielleicht nochmal fragen, wenn sie wieder nüchtern sind, was sie von den Leuten halten. Aber wenn Habt ihr ich schon schon hier durch die so. Geschichte? Habt ihr schon durch die Naja, Geschichte? wir haben gerade schon drüber gesprochen, auf jeden Okay, Fall. ja, okay. Also wissen wir schon sozusagen, wie der Ablauf war. Das fand ich ja nur. Ja. Ja. Ich finde schon, ich meine, ich gehe eh nicht gerne auf Volksfeste. Aber wenn ich so eine Sechserschaft Polizei da irgendwie überall auf und ab patrouillieren sehe, hätte ich noch weniger Bock dahin zu gehen. Nicht, weil ich die Polizei nicht mag, sondern diese Atmosphäre nicht, wo man schon erwarten muss, dass es irgendeinen Stress gibt. Naja, wo die Leute trinken, viele Leute trinken, da gibt es sowieso immer Stress. Also, das ist überhaupt nichts Besonderes eigentlich. Ich trinke ja nicht, deswegen weiß ich das nicht. Ja, aber ich war mal bei so einer Organisation, die so Sanitätsdienste macht. Und hier in Hannover gibt es ein Schützenfest. Und daher weiß ich das. Ich frage mich nur, ob die Anne Witzorek das Jahr wieder da ist, um die Vergewaltigungsdunkelziffer zu errechnen. Wahrscheinlich. Die zählt am Eingang einfach die Männer und teilt es dann durch zwei und dann hast du die 50-50, Zahl der Vergewaltigung. hast du so Chance. Ja, genau. 50-50. Ja, irgendjemand wollte wohl ja, das vermeiden, dass der Höcke als Faschist bezeichnet wird. Wollte man auch nicht vermeiden, dafür ist er wohl dann doch in seinen Äußerungen zu nah bei Adolf oder so. ja, darf man jetzt den als Faschist bezeichnen? Also, ja, ich denke mal, gesagt, das ist wahrscheinlich auch eines von diesen Fällen, da kriegen wir dann nachher noch was zu der Sache mit Frau Künast. Mit dem, ich glaube, ich lege mir so ein kleines Büchlein an, wo ich mir dann reinschreibe, wen ich wie bezeichnen kann. Nicht, dass ich den Höcker als Drecksfotze bezeichne versehentlich oder die Künast als Faschistin aus Versehen. Das darf ja nicht passieren. Genau, das dürfte noch nicht sein. Das wäre dann noch nicht mehr themengerecht oder so. Ja, der Höcke halt, gell? Wie man ihn kennt. Ja, ich meine, kann es sein, dass es vielleicht um eine Berufung geht oder so, aber das ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Aber dann hat der SUV. Ich habe das schon gesehen, aber es ist so schlecht, ne? Ja, dieses komische Gelache einfach. Ja, dieses Public Shaming, das hatten wir schon in Deutschland. Also, da läuft es mir kalten Rücken runter, wenn ich sowas sehe. Vor allem auch, wie gut sie sich alle dabei fühlen und wie gerecht und wie, dass sie da jemanden übelst mobben gerade eigentlich. Na, geschenkt. Ja, es geht nur, wenn alle mitmachen, das ist klar. Ja, dann ist es auch kein Mobbing. Ne? Obwohl, beim Drachenlord sprechen sie ja auch von Mobbing, obwohl alle mitmachen. Hm. Das ist einfach nur Demokratie. Ah, das ist Zivilgesellschaft, ne? Genau. Zivilgesellschaft in Aktion. Demokratie ja. Lachen. Demokratie sterben. Ja, manchmal muss ich an Slime denken. Das ist so ein alter Song. Nichts als Nick Spießeise, glaube ich. Ja, das war, glaube ich, schon von Price. Aber es geht im Endeffekt darum, dass Twitter angeblich, also ich habe da überhaupt nichts von gehört, das soll es jetzt aber schon geben, wenn das hier stimmt, in Amerika und Japan, wie man lesen kann. Und zwar kann man dann irgendwie die Kommentare, also die Antworten auf eigene Tweets, kann man irgendwie dann moderieren. Und da dann irgendwie sagen, so, das soll angezeigt werden, das soll nicht angezeigt werden. Bei Twitter jetzt. Und also das finde ich schon ganz schön krass, wenn das so jetzt läuft. Das heißt, auch andere können dann meine Antwort auf Laser-Sushis Blödsinn nicht mehr lesen? Ich denke mal erstmal nicht, nee. Also es kann sein, dass man das nochmal wieder einblenden kann irgendwie, aber erstmal soll das dann verborgen werden. Krass, oder? Nee, aber hier, the hidden reply won't show up to others as a response to the original tweet. Ja, Twitter, damit bist du tot eigentlich. Wenn ich jetzt nicht mal mehr jemanden kritisieren kann, ohne dass der das verschwinden lassen kann, was ist der Sinn von Twitter? Was, wo? Echo-Kammer. Ja. Mhm. Super Idee, Twitter, echt, wirklich. Also. Nee. Ja, das war auch von Price, aber ich glaube, das überspringe ich jetzt mal. Ich hatte das auch gesehen die Woche, aber ich habe es nicht gelesen. Oder hat das von euch jemand gelesen? Nee. Ja, das fand ich ganz bemerkenswert hier, diesen Artikel, beziehungsweise diesen kurzen Bericht darüber, dass der Herr Gauck ja ein paar Sachen gesagt hat, die mir sehr gut gefallen haben, was ich eigentlich nicht erwartet habe von ihm, muss ich sagen, nach seinem Stint als Bundespräsident. Nicht mehr so, ne? Er sagt, er findet es bedrohlich, dass viele in linksliberalen Kreisen sehr pauschal alles ablehnen und sogar als Gefahr für die Demokratie verurteilen, was rechts von der politischen Mitte oder rechts von der Union ist. Auch linksliberale Meinungsführer müssen lernen zu tolerieren, dass Teile unserer Gesellschaft anders ticken, anders denken, anders sprechen, auch wenn dies bei liberalen Eliten Kopfschütteln, Ratlosigkeit und Ablehnung hervorruft, sagte Gauck dem Fokus. Altmodische, konservative oder gar reaktionäre Menschen sind nun einmal ein nicht zu übersehender Teil unserer Gesellschaft. Das wird so vermutlich so bleiben und das erfordert echte Toleranz. Man könne als offene Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen nicht alles akzeptieren, aber nicht alles, was wir nicht akzeptieren, ist deshalb gleich verfassungsfeindlich. Wenn man die deutsche Sprache unbedingt einer erhofften gesellschaftlichen Entwicklung anpassen will, kann das schnell zu Übertreibungen führen, die von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt werden. Ich guck dich an, Gender Mainstreaming. Er nennt diesen Neusprech auch betreutes Sprechen. Es könne nicht sein, dass man aus lauter Angst vor dem Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit oder des Rassismus kritische Themen nicht mehr ansprechen dürfe. Wenn die demokratische Mitte Reizthemen meidet, werden diese an den politischen Rändern zu Hauptthemen. Und da kann ich eigentlich nichts weitermachen als slowclap.gif, weil das sind genau die Sachen, die wir auch seit Jahren sagen. Es ist faszinierend. Der Herr Gauck ist also im Endeffekt auch so einer von diesen verkappten Nazis, denke ich, wie der Maaßen oder andere Leute oder hier die Christina Schröder oder ja, es gibt ja genug von den Leuten, die ab und zu mal den Mund aufmachen, nur um dann ganz übel gebasht zu werden. Und dass der Gauck sich outet als jemand von denen, hätte ich wirklich nicht erwartet. Ja, also ich hätte schon eher erwartet, weil also ganz aus dem Nichts kommt das ja nicht. Ich erinnere da nur mal wieder an die Sache mit dem Tugendfuror. Also als die Leute damals losgegangen sind auf den Rainer Brüderle, da hat er halt das als Tugendfuror bezeichnet, was ja diverse Leute dazu veranlasst hat, sich das irgendwie groß draufzuschreiben. Es gibt ja sogar jemanden mit dem Twitter-Account Tugendfurie. Ach so, ja. Kann denn diese Tugendfurie auch ein Dirndl ausfüllen? Ich glaube schon, ja. Aber es muss ein breites Dirndl sein, auch so um Bauch rum. Ja, auf jeden Fall. Schau mal da vorne, was ist das in dem Dirndl? Ah, meine Augen! Dreh ich nicht um! Nein! Ja, kommt ein bisschen später, Gauck, ne? Ich hätte das als Präsident von ihm erwartet, da hätte ich das gut gefunden, aber jetzt finde ich das ein bisschen spät und ja, ich noch lauter gehört wird und so. Ich bin aber eigentlich um jeden froh, der irgendwie das mal ausspricht und ein bisschen Reichweite hat, weil wir haben 8830 Abos. Und das ändert sich nur sehr langsam und wir sagen das jeden Sonntag, aber wenn das der Gauck sagt, kriegen das gleich vielleicht ein paar mehr Leute mit. Zumal er auch immer wieder von den Medien bestritten wird, dass es hier so eine komische Eiszeit im Meinungsklima gibt, wo man besser den Mund hält. Ja. Ja. Außerdem sollte er sich mal Gedanken machen über das Wort Linksliberale, was er da benutzt für die Leute. Weil so besonders liberal klingt das halt nicht und das sagen wir ja hier auch häufiger. Ja, stimmt. Wir hätten Linksautoritäre geschrieben in den Text. Ja, ist dann die Frage, ob sie sich noch angesprochen gefühlt hätten, ne? Das ist aber widersinnig so, ne? Die Liberalen, die Toleranz lernen müssen, das. Ja, das Wort benutzen sie super gerne, ja. Das ist halt dieses Neoliberale, Neuliberale, weiß nicht, wie man das nennen will, wo halt das Liberale nur für die guten Sachen gilt, aber nicht für die schlechten. Ja, das ist halt nicht liberal ist, sondern Blödsinn. Ist progressiv, würde ich sagen, ne? Also, es verwendet der Begriff, weil das so schön positiv besetzt ist, weil wer könnte da schon was dagegen haben, gegen Freiheit. Aber im Endeffekt ist es ja immer nur, dass man halt so eine Liste hat von Unterdrückten, für die man dann die Freiheit da irgendwie erkämpft, auf den Kosten von anderen Leuten dann, weil die ja überhaupt aus historischen Gründen oder was weiß ich nicht, was für ein Bullshit da das dann verdient haben oder irgend so ein Quatsch. Das ist ein Thema, was irgendwie überregional nicht groß aufgekommen ist, aber in Hessen wohl. Was sagt unser Hesse? Schon was davon gehört? Ich habe das auch nur gelesen, also auch den Artikel hier gelesen und ich finde es ziemlich erschreckend. Auch wieder schlägt in die gleiche Kerbe, die der Gauck gerade reingeschlagen hat, diese Geschichte. Ich finde es erschreckend, mit wie wenig Aufwand man Leute aus ihren Positionen bringen kann für nichts. Ja. Ja, wenn sich jemand anders damit brüstet, ja, Also er war mit Meuthen bei einem Abendessen und Meuthen hat das einen konstruktiven politischen Gedankenaustausch genannt. Und er ist der Chef der hessischen Filmförderung gewesen, der Mann hier auf dem Foto, was ihr nicht seht wahrscheinlich. Und der Meuthen hat darüber getwittert, glaube ich, oder auf Facebook oder was auch immer, was geschrieben. Und daraufhin ist eine Welle von Protesten losgegangen, wie das immer so ist. Unter anderem habe ich hier in dem Artikel, glaube ich, auch Namen wie Yasmin Tabatabai oder Iris Berben gelesen, große politische Kräfte in unserem Land, die demokratisch dafür gewählt wurden, die bösen Menschen aus unseren Filmförderungen zu entfernen. Es wurde wohl sogar nahegelegt, dass man die hessische Filmförderung boykottieren würde als Künstler. Ja. Was sollst du mal machen? Bleibt mehr Geld für die anderen. Ich meine, Filmförderung in Deutschland, das ist für die Leute, die das nicht wissen, jedes Mal, wenn ihr irgendwo ins Kino geht oder so, dann wird da ein bisschen was von dem Geld, was ihr da bezahlt, abgezweigt und an diese deutsche Filmförderungsgesellschaften gegeben, die das dann wiederum verteilen für ganz wunderbaren, qualitativ hochwertigen deutschen Film, den ja jeder kennt für seine qualitative Hochwertigkeit. Fuck you, Goethe oder genau. Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger genau. oder irgendwelche tollen Krimis, die ihr im Fernsehen seht. Also das ist wirklich so eine Umverteilung hier, wo dann der Marvel-Film dafür sorgt, dass man in Deutschland irgendwelchen Stumpfsinn drehen kann. Super, oder? Ja, die deutsche Filmförderung, die ist ein Thema für sich. Früher gab es ja die wunderbaren Medienfonds, die steuerbefreit waren. Und da konnte man quasi über diese deutsche Filmförderung in diese Medienfonds ganz viel Geld steuerfrei einzahlen. Und das ging dann direkt nach Hollywood und die Blockbuster wurden damit produziert. Vor allem ging das auch zu Uwe Boll, glaube ich. Das ist seit 10 Jahren nicht mehr der Fall. Das ging doch auch zu Uwe Boll vor allem, das Geld. Der Boll hat ja nur wegen diesem Trick überhaupt Filme machen können. Genau, der ist halt ein Schlitzohr, der das System ausnutzt. Und damit, hallo. Hey, Price. Der Boll hat ja letztens auch so einen wirren Sermon zum Thema Redefreiheit abgeliefert, wo er dann auch meinte, Deutschland wäre irgendwie total Stasi-mäßig und überhaupt, das war schon hart am Reichsbürger. Ach ja, der Boll, der triggert immer sehr stark. Also hier bei dieser Sache mit dem Mendig wird ja gesagt, ja, nicht, dass Mendig mit Meuthen geredet hat, ist das Problem. Ja, sondern Mendig duldete die öffentliche Vermarktung des Treffens. Das ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Öffentliche hat. Vermarktung des Treffens. Einem anderen Artikel von Deutschlandfunk. Ja, ich schließe mich der ganzen Sache an. Das ist hart. Ja, also ne, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, hä? Ja, aber du kannst doch nicht eine Existenz von jemandem zerstören, weil er mit jemand gefrühstückt hat, den du nicht magst und der andere darüber getwittert hat. Wo sind wir denn hier? Ja, aber gut, ich meine, das ist es ja. Es wird ja so von hinten links durch die Brust argumentiert. Ja, ja, die haben sich getroffen. Das ist ja nicht das Problem, so wie du sagst. Aber dass die Vermarktung, wenn jemand sagt, geduldet wurde. Ja, also Vermarktung, kann mir bitte jemand sagen, was der Meuthen für einen großen Vorteil davon hat, dass er mit dem Chef der Filmförderung geredet hat? Werden ihn dafür mehr Hessen wählen? Ach, der hat mit dem gefrühstückt, dem Mendig, super, da wähle ich den, oder was? Genau, da werden doch bestimmt demnächst noch viel mehr Filme gefördert. Ja, genau. Also will ich jetzt die AfD. Junge Höcks und solche Sachen. Also ich meine, wir kennen ja alle die deutschen Filmproduktionen und wir hatten ja noch vor kurzem diesen, ich glaube, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dieser super seltsame Film, wo irgendwie ein Zukunftsszenario gesponnen wurde, wo Deutsche auf einmal Flüchtlinge in Afrika sind, irgendwie. Ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen. Aber jetzt einfach mal so theoretisch, wie soll denn überhaupt ein Film aussehen auf diesem Propagandaniveau, was von der AfD gedreht wurde? Irgendwie, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, also, naja. Bei Film fällt mir ein, ich habe gestern den koreanischen Horrorfilm The Wailing, die Besessenen gesehen. Wenn ihn jemand von euch gesehen hat und ihn verstanden hat, kann er mir bitte das in den Chat schreiben, worum es da ging. Ich war am Ende nicht nicht wirklich schlauer als vorher. Aber sehr, sehr atmosphärisch. Ja, hier haben wir einen Artikel von Killett, ein Autor, der James Flynn. My book Defending Free Speech has been pulled. Also das Buch, was der Herr geschrieben hat, wo es um Verteidigung von Meinungsfreiheit geht, wurde vom Verlag quasi kurz vorm Druck gecancelt. Ja, mit der Begründung, also es ist, also wenn man sich das durchliest, liest es sich wirklich im Endeffekt wie vorauseilender Gehorsam. Es ist nicht so, dass gewisse Leute sich beschwert haben, obwohl man natürlich nicht weiß, wie die Sache intern beim Verlag ausgesehen hat. Aber die haben sich halt das Buch durchgelesen und in der letzten Runde, kurz bevor es halt in Druck ging, wurde dann doch gesagt, okay, uns sind einige Passagen aufgefallen, die zwar nicht problematisch sind, aber die aus dem Kontext gerissen problematisch erscheinen könnten und wir können uns diesem Medienrisiko nicht ausliefern. Das ist für uns ein zu großer betriebswirtschaftlicher Schaden potenziell und deswegen, Verzeihung, wir haben zwar einen Vertrag, dass wir dein Buch herausgeben, aber wir ziehen jetzt die Klausel, dass wir uns doch daraus zurückziehen. Das ist, ja, ich denke mal nicht, dass das der erste Fall war, wo das so ging, aber der Herr ist jetzt halt nicht irgendwie ein totaler Verschwörungstheoretiker, sonst irgendwas, sondern halt ein Akademiker, der schon mehrere Bücher über diese Themen oder verschiedene Themen ähnlich veröffentlicht hat, auch in dem Verlag, auch mit teilweise wortgleichen Sachen, die hier zitiert wurden, aber und der Verlag sagt explizit, wir wissen, dass es nicht problematisch ist, aber es könnte als problematisch interpretiert werden. Wow. Ja, aber das ist doch mit fast jedem Buch auf der Welt so, in dem nicht nur irgendein Schmonz steht. Deswegen ist es ja so krass. Das ist ja eine Wahrheit. Alles, was es wert ist, berichtet zu werden, will irgendwer nicht sehen, ne? Um den es geht. Ja, ich habe das jetzt falsch zitiert, aber alles, ihr kennt den Spruch bestimmt. Ne? Ja, aber wenn ich Hemingway falsch lese, kann ich dem alles Mögliche unterstellen. Also, mir platzt der Kopf. Man kann doch nicht hingehen und sagen, weil es eventuell dafür, dann ist man kein Verlag, dann ist man ein Haufen Weicheier. Also wenn man nicht mal mehr die Chuzpe hat, kontroverses Zeug zu veröffentlichen, warum habe ich dann einen Verlag? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es kann natürlich sein, dass intern eine Person politisch orientiert ist und gesagt hat, nee, das ist nicht gut und das ist problematisch oder sonst was. Aber es kann auch einfach sein, dass die Rechtsabteilung von denen gesagt hat, Moment, das ist zwar nicht problematisch, das ist zwar wissenschaftlich fundiert, das ist zwar mit Quellen belegt, aber das ist alles egal. Wenn es aus dem Kontext gerissen wird, dann könnte es negative Publicity sein und ihr könntet einen betriebswirtschaftlichen Schaden haben, einen Reputationsschaden halt. Und das stimmt ja auch. Das ist ja die Wahrheit. Und das macht das Ganze so krass. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sowas öfters vorkommt, aber ich empfehle diesen Artikel nochmal. Die Begründung halt des Verlages ist halt wirklich so, wie ich es gesagt habe. Ne? Also normalerweise gibt es ja irgendwelche vorgeschobenen Gründe, aber die sind mal ehrlich gewesen. Ja, hier haben wir eine tolle Geschichte. Reddit and Gab's most toxic communities inadvertently train AI to combat hate speech. Da werden AI, Mechanical Turks, also so einzelne Einheiten sozusagen von KI, wenn man das ganz grob fassen will, werden auf diese Daten von Gab und aus den ausgewählten Subreddits losgelassen. Und die sollen vor allem messen, wie effektiv Gegenmaßnahmen sind. Das heißt, wie reagieren auch die User darauf? Hören die dann auf, sowas zu posten? Es gibt eine Liste mit Worten. Kann sich ja jeder vorstellen, was da so alles drauf ist, von Worten mit C oder N oder wie auch immer. Ja, und man möchte halt rausfinden, wie man am ehesten die Leute so bestraft, dass sie am Ende irgendwann halt nach der vorgegebenen Linie sich richten und nicht mehr Sachen sagen, die andere nicht hören möchten. Also so ähnlich wie mit dem Buch. Nur, dass man hier eine KI draufbringen will, das auszuwerten und dann entsprechend die Ergebnisse zu verwenden, um die Köpfe effizienter waschen zu können. Warum ich das gefunden habe, ist die Großartigkeit. Wenn du ein bisschen runterscrollst, kann man auch das Research Paper sich anklicken für die Leute, die da mal reinschauen wollen, wie das genau war. Ich finde halt, wenn ich eine wissenschaftliche Arbeit über was schreibe und dann sage ich über meine Quellen Folgendes: To retrieve high quality controversial data that would likely include hate speech, we referenced the list of the whiniest, most low-key toxic subreddits. Also die weinerlichsten toxischen Subreddits haben sie ausgesucht. Und dann lese ich euch mal vor, was. Also sie haben sich auf Insults konzentriert, oder was? Dank Memes. I'm going to hell for this. Kotaku in Action. Men's Rights. Meta Canada. MeekTow. Pussy Pass Denied. The Donald. Und Tumblr in Action. Wie kann man. Also für die Leute, die es nicht wissen, Kotaku in Action ist das inoffizielle Hauptquartier von Gamergate. Tumblr in Action ist eine Community, die sich darüber kaputt lacht, was die Snowflakes auf Tumblr machen. MeekTow und Men's Rights sind beides Männerrechts-Reddits. Also hier werden die heulerischsten und die toxischsten Subreddits ausgesucht und die kommen alle interessanterweise aus einer Ecke. Es ist nichts dabei von den Lieblingstreffpunkten der Leute, die einen neuen Menschen schaffen wollen, indem sie KI auf Social Media Posts loslassen, sondern nur Sachen aus der gegnerischen Ecke. Und halt Kotaku in Action als toxisch und Hate Speech. Kotaku in Action wird so gut moderiert, da wirst du kein N-Wort finden und auch sonst kein C-Wort und überhaupt nichts. Ja. Ja, da blitzt am Horizont wieder auf, dass irgendwie Feminismuskritik verboten sein soll, ne? Mhm. Ja, unmöglich. Und dann kommt das als Statistik in die allgemeinen, die allgemeinen Bekanntmachungen oder so in die Artikel rein und so. Also im Chat heißt es gerade, Kotaku in Action ist von Social Justice Warriors überrannt von Tannhäuser Gate. Das sehe ich nicht so. Die haben sehr strikte Regeln, ja. Die werden manchmal also nicht so umgesetzt, wie das gerne die Mehrheit der Leute hätte. Aber für die Leute gibt es ja Kotaku in Action 2, glücklicherweise, wo die Moderation deutlich lockerer ist und wo man dann auch die Sachen finden kann, die Kotaku in Action nicht bringen will. Ja, im Chat wird auch Reset Era zum Beispiel das Forum, Reset Era, das Gaming-Forum erwähnt. Da hätte ich auch eher verstanden, wenn man die eingebaut hätte. Und täglich grüßt das OK-Hand sein Tier. Du hast nicht die Pigeon-Englisch-Version. Schade. Nee, gibt es davon auch okay, Hand sein. Ja, Adi, du liest auf Hand. OK-Hand sein, Edit, du liest auf Hälfte Null. Okay. Ja, das ist hey, aber, glaube ich, auch Hass. Pigeon Englisch. Ja, oder Medizin, die macht doch eine Seite auf Pigeon. Liste auf jeden Fall. Die Liste ist die Liste von der ADL mit dem A zu viel. Die hat das auf ihre die Liste American gesetzt. Defamation League. Mal wieder. Ja. PewDiePie lässt grüßen. Eine sincere expression of white supremacy. Hat denn das mit den Tauchern immer noch keiner erklärt, dass die das ständig benutzen? Dass Taucher nicht alle weiß sind. Die weiße Vorherrschaft. Die kommen da einfach so in. Überleg doch mal, das Licht kommt nicht tief rein in das Wasser und deswegen kommen dann diese Leute da vom Licht ins Dunkle und bringen die weiße Vorherrschaft mit und machen dann dieses. Ich verschicke das lieber schnell nochmal ein paar Mal. Genau. Bevor es weg ist. But the US anti-hate group says the overwhelming usage of the hand gesture today is still to show approval or that someone is okay. Also sie wissen selber, dass das ein feuchter Furz ist, was sie da behaupten. Ja, das ist auch wieder diese kognitive Dissonanz, wie wir es vorhin auch hatten bei diesem Verlag. Die wissen, dass es nicht so ist, aber es könnte ja, ne? Mhm. Hier kommt sogar noch die Originalerklärung. It started out as an online joke. Oh ja. Was früher mal witzig war, ist auf jeden Fall Hass, genau. People ist grüßen. Wie geil das ist. Die wollten uns damit nur trollen. Und wir lassen uns trollen, so. Ja, so kann man das sehen. Ja, und die ganze Trollaktion von mehreren Leuten, die jetzt Mars-Shootings gemacht haben und die genau in diese Kerbe halt reingeschlagen haben mit der Meme-Kultur, mit dem Subscribe to PewDiePie und mit dem Okay-Hands-Sign. Gut, die haben der Sache nicht geholfen. Ja, die werden jetzt als Beispiel genommen, dass es ja tatsächlich so ist. Ja, welche ist mehreren auch, denn? Ich kenne nur den einen Typen da. Ja, gab es mehrere. Naja, also ich kenne nur den einen Typen da. Wann ich kurz einmal das Programm unterbrechen darf, die Nationalratswahl in Österreich ist zu Ende. Die ÖVP hat 37,1% und damit 5,6% Zuwachs. Die SPÖ hat 5% verloren, kommt auf 21,8%. Die FPÖ hat 16% verloren. Und die Grünen haben 10% gewonnen auf 14%. Das ist eigentlich das Traurigste. 10% Österreicher, seid ihr bekloppt? Aber es reicht für ÖVP, FPÖ, warum man will. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Waren die Grünen schon mal so groß? Die sind ja, nachdem der Bundespräsident in Österreich von den Grünen gewählt wurde, danach sind sie ja extrem abgesunken, weil da die Leute erstmal gesehen haben, was das überhaupt für Leute sind. Und dann also, das heißt, keine 5 Jahre später wählen es die wieder. Saublöd. ja, das war's schon. Ja, auf diese Sache hier hat uns ein Zuschauer aufmerksam gemacht. Danke dafür nochmal. Das ist hier vom Hartmut Danisch, den hatten wir schon eine ganze Weile nicht mehr. Und der hat sich hier die Sache mit der Frau Künast nochmal vorgenommen, über die wir ja letzte Woche geredet haben, und hatte hier so einige Sachen nochmal klargestellt. Nämlich zum einen, dass das ja jetzt gar kein Urteil im eigentlichen Sinne ist, sondern dass es da ja nur um diesen Antrag ging, auf die Herausgabe von den Daten von diesen Leuten, halt, die Frau Künast da beleidigt hatten. Außerdem zitiert er hier ein Urteil, was wirklich ein Urteil war vom Bundesverfassungsgericht, wo halt eben diese Sache mit dem Sachbezug, die ja da auch wichtig war, halt eben nochmal richtig ausgearbeitet ist, also dass man da auch verstehen kann, was es mit dem Sachbezug auf sich hat und warum dieser Sachbezug da halt eben herangezogen wird bei diesen Sachen und dass dieser Sachbezug halt eben auch standardmäßig halt ziemlich weit ausgelegt wird, weil diese Beleidigung, die strafbare Beleidigung halt eben natürlich wirklich nur in ja, Fällen greifen soll, wo man jetzt jemanden halt beleidigt, ohne in irgendeiner Art und Weise da irgendwas herzuleiten ist, dass das jetzt vielleicht gerechtfertigt sein könnte, dass man sich über die Leute aufregt oder so. Ja, also wenn man jemanden einfach eine zufällige Beleidigung an den Kopf schmeißt, dann ist das halt nicht strafbar, genau. Ja, es wird halt nicht hergeleitet irgendwie. Und ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, dass es gar nicht um die eigentliche Sache ging, sondern dass die Dame versucht, die Leute zu doxen als abschreckenden Effekt. Und anscheinend ist es tatsächlich so gewesen. Ja, anscheinend ist es tatsächlich so gewesen und ist das Ganze sogar noch ein bisschen perfider. Nämlich steckt diese Gruppe Hate Aid in dieser ganzen Sache noch mit drin. Über die hatten wir ja auch schon geredet. Das sind die Leute, die irgendwie anbieten, dass sie quasi stellvertretend für einen irgendwelche Prozesse führen in Deutschland. Und ja, dass die dann quasi irgendwie damit erreichen wollen, dass diese Sache jetzt vielleicht, also Herr Danisch vermutet hier, dass das jetzt vielleicht dann dadurch, dass es jetzt die Instanzen hochklettert, dass man dann vielleicht irgendwo das hinkriegt, dass es dann irgendwie in Zukunft einen generellen Rechtsanspruch irgendwie gibt, dass jeder, der irgendwie jemanden hier mit Fotze oder was das da irgendwie war, betitelt, dass man dann irgendwie dem seine Daten direkt von Facebook dann irgendwie erfragen kann. So auf blauen Dunst mit möglichst wenig wenig Mühe und ohne, dass noch einer prüfen muss mit dem Sachbezug oder so. Und das wäre natürlich schon ziemlich krass, wenn das in diese Richtung halt wirklich läuft. Aber ja, man merkt ja auch mal wieder, und das zeigt ja Danisch halt auch, es ist ein Paradebeispiel mal wieder für verkürzte Berichterstattung, weil es gab da dann halt ein Ding, was er hier gefunden hatte, was wir nicht hatten letzte Woche, wo das halt beschrieben war mit diesem Hate Aid und was sie da irgendwie wollen. Und die anderen Leute, er bezieht sich ja auch auf den Thomas Fischer, halt dann nur, also der war ja noch das beste Beispiel eigentlich mit ein bisschen so, ja, ist eigentlich schlecht, was sie da gesagt haben, aber hier, da und dort. Aber die meisten waren ja komplett nur auf diesem Trichter mit von wegen, und jetzt ist jede Beleidigung okay und jeder muss sich alles gefallen lassen. So wie ja auch hier die Frau Strack-Zimmermann, das hatten wir letzte Woche auch den Artikel, den hat der Ebel eingereicht, wir haben den nicht groß beschäftigt, aber ich hatte mir den nochmal durchgelesen und da war auch irgendwie die Rede von wegen, Millionen von Leute werden da, würde das irgendwie betreffen. Nein, also tut mir leid. Millionen von Leute werden im Internet nicht Fotze genannt oder so, weil sie sich vorher hingestellt haben und irgendwas über hier Geschlechtsverkehr mit Kindern irgendwie erzählt haben oder so, oder mit Minderjährigen. Das ist kein Problem, was Millionen von Menschen in diesem Land haben, was irgendwie Alltag ist oder so. Ja, sehe ich auch nicht so. Das wäre jetzt aber was praktisch dann so eine Plattform automatisch anzeigen könnte, oder was, ne? Wo wir vorhin drüber geredet haben, wo du auch meintest, dass eine Connection mit der Kühners-Eventur besteht. Ja, ja, genau, dass sie da quasi auch diese Sachen halt aufweichen wollen und so eine generelle Auskunftsmöglichkeit da irgendwie schaffen wollen, dass wenn die richtigen Leute sich da halt beschweren, dass sie ich dann... Ich hätte das jetzt so verstanden, dass solche Sachen dann offiziell gelegt werden sollen oder so. Ja, oder das, ne, das könnte halt auch sein, ja, das ist natürlich auch wahr, ja. Ja, und der Punkt, dass dieses Hate Aid eine Prozesskostenhilfe für solche Fälle darstellt, haben wir ja schon besprochen in der Folge Weltraumaffen 248. Woher weiß ich das? Ich bin auf weltraumaffen.com gegangen, habe im Suchfeld einfach Hate Aid eingegeben. Und da wir ja immer alle Quellen verlinken, kann man direkt sich das anschauen. Nur ein kleiner Hinweis. Sauber. Preis, der Einzige, der hier was arbeitet. Außer Chris. Die Frau Hasselmann ist eine Bundestagsabgeordnete, die ist uns auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen und hier geht es jetzt um ein neues Projekt, was wir uns auch gleich angucken werden. Auf jeden Fall die Antwort auf Hate Speech ist Solidarität, denn Hass ist keine Meinung. Denn wir lieben unsere Talking Points. Sich zur Wehr setzen gegen sexistische Angriffe und digitale Gewalt ist nötig. No Hate Speech. Renate Künast, frauengegengewalt.de und frauengegengewalt.de. Das ist dieses Ding hier gegen den Rollback im Netz. Weil jetzt behaupten sie hier, es gäbe irgendwie eine Gegenbewegung, tralala, was sie ja immer irgendwie sagen. Hier, wie heißt das Ding beim Feminismus immer? Backlash und so, wo sie seit Jahren, Jahrzehnten von reden. Dabei ändert sich da überhaupt nichts bei diesem ganzen Kram, würde ich mal behaupten. Was ist denn in diesem Kontext der Rollback? Ich muss sagen, ich kenne Rollback nur von der kurzen Zeit, wo es mal Walmart in Deutschland gab. Was meinen die hier mit Rollback? Ja, Rollback Mountain wahrscheinlich. Was meinen die mit digitaler Gewalt? Ja. Also eben mit nichts, Rollback meinen die, mit Rollback meinen die, dass die gewonnenen Felder des Feminismus hier wieder zurückerobert werden von bösen, toxischen Männern. Genau. Ja, haben die sich einen neuen Begriff ausgedacht? Nee, ja. Nee, den gibt's, das ist eigentlich wird er relativ oft für sowas benutzt. Ja, also Rollback. Ich kenne nur den Begriff des Clapback. Der ist ja, du hast Backlash. Ja auch zum Beispiel, wenn du beim Computer Backlash auf eine, wenn du am Computer auf eine vorige Programmversion zurück willst, dann machst du auch einen Rollback sozusagen. Backlash hieß das früher halt immer und jetzt ist es halt der Rollback, keine Ahnung. Also Rollback ist ein Patriarchat oder was? Ihr müsst doch einsehen, digitale Gewalt und Hate Speech sind ein Angriff auf die psychische und körperliche Unversehrtheit jeder einzelnen betroffenen Person. Ja. Vor allem Frauen sind derzeit Zielscheibe dieses Hasses. Falsch! Falsch! Steht in allen Studien zu dem Thema drin. Das ist gelogen. Ja. Das ist einfach beschissen nochmal gelogen. Wenn man überhaupt digitale Gewalt und Hate Speech sind keine rechtlichen Begriffe. Das ist wieder dieses, wir möchten gerne so ein Gummiding einführen, in das wir alles reinstecken können, was uns nicht gefällt. Bücher über Redefreiheit zum Beispiel. Ja, die Frau, die du gerade erzählt hast von den Grünen, da ist doch genau die Richtige dafür. Ja. Die lügt irgendwie auch irgendwie so sich als solches, wie es braucht. Ja. Ja, also. Ja, und sowieso, wenn ich in dem Artikel davor das Foto von ihr, können wir nicht einfach so einen Test machen, wenn du den Bundestag willst, dann drücken wir dir ein Schild in die Hand und fotografieren dich fürs Internet. Und wenn du dabei mitmachst und nicht sagst, nee, ich möchte nicht mit dem Schild ins Internet, dann darfst du nicht Bundestagsabgeordneter werden, weil du zu doof bist. Ja, aber ich muss sagen, Herr Lindner hat das letztens auch gemacht mit dem Schild im Internet. Ja, ja. Ja, das hätte ich ihm auch gar nicht zugetraut. Da hätte ich eigentlich mehr Medienkompetenz zugetraut, aber ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Digitale Gewalt ist real. Nee, die ist digital. Die ist nicht real. Das ist ja gerade das Ding. Gewalt, körperliche Schäden. Wie muss ich mir das vorstellen? Dass jemand dann, wird denn dann so schlecht, dass er kotzen gehen muss, oder was? Ja, oder wie kann ich mit einem simplen, you suck, you're a liar. Wie kann ich damit körperliche Unversehrtheit, dass der sich dann umbringt vielleicht oder ritzt oder was? Hm. Und das bin ich dann schuld, weil ich gesagt habe, dass die Person gelogen hat. Okay. Ich weiß nicht, welches Rechtssystem der Welt so funktioniert, aber unseres eigentlich nicht. Ja, bald dann. Oder dass der Blutdruck hochgeht oder so. Dann kriegen die ein Flattern und Aneurysma oder so. Wenn sie sich lang genug drüber aufregen, dann wird das schon gehen. Ja. Ich auch. Und da wirken dann mehrere Diskriminierungsformen. Hallo, Intersektionalität. Mhm. Die Intersektionalität ist im Haus. Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, ne? Das ist auch Behindertenfeindlichkeit. Deswegen sind da meistens Frauen von betroffen. Jetzt verstehe ich das auch erst. Hate Speech zielt auch darauf ab. Frauen, insbesondere schwarze Frauen und Frauen auf... Was? Frauen auf Color. Frauen auf Color, meine Güte. So wie nicht-binäre Trans- und Interpersonen aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Seid ihr seid alle Gaga. Das ist auf jeden Fall irgendwie eine ziemliche Fantasy. Jo. Ja, ich glaube auch, wahrscheinlich fehlt ja einfach noch ein F. Das ist wahrscheinlich Frauen of Color, also mit Blau steht es oder so. Digitale Gewalt kommt häufig aus dem persönlichen Umfeld der Betroffenen, ob in Form von Hasskommentaren, Doxing, Online-Stalking oder unerlaubt verbreiteten Nacktbildern. Häufig selten. Selten, also, würde ich eher wenn ich sagen. Jemanden anpampe im Internet, kenne ich den meistens nicht persönlich, sondern der hat irgendwas geschrieben, wo ich mir denke, sag mal, bist du bekloppt? Meinen die mit unerlaubt verbreiteten Nacktbildern diese Aktion von der Dame, die wir letzte Woche hatten, die sich die Dickpics von allen Leuten schicken lässt, aus wissenschaftlichen Gründen? Nee, die meinen irgendwelchen Revenge-Porn-Kram. Und dann, das hatten wir ja auch schon häufiger das Thema. Und ich sage auch gerne nochmal wieder das, was ich die letzten Mal auch mal gesagt habe. Es ist illegal. Lasst euch nicht einreden irgendwie, dass das okay wäre, wenn sie, also diese Plattformen, die müssen das wegnehmen. Und also ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber wenn das eine amerikanische Plattform ist, die haben ja diese ganzen Nachweispflichten da und so. Wenn die das nicht nachweisen können, dass die Leute das da mitgewirkt haben in diesen Sachen zur Veröffentlichung oder so, dann ist das eine Straftat. Also auch für die Plattform. Und das kann man alles da runternehmen lassen. Und diese Behauptung immer, dass die da alle hilflos wären oder so, die sorgt nur dafür, dass die Leute nicht wissen, was überhaupt ihre Rechte sind in diesem Fall. Und ich finde es total widersinnig, den Leuten das einzureden, dass es da irgendwie dass so eine Sache wäre, irgendwie, gegen die man nichts machen kann oder so. Total schwierig. Dann stellen sie Leute ein dafür, dass sie dann Aufklärung betreiben und die machen dann sowas. Ja. Auch noch oben drauf. Ja, aber die brauchen also, das ja. Die wollen das gar nicht ja. auf. Die wollen das ja im Endeffekt, dass die Leute da keine Handhabe haben und sich nur in die Ecke verkriechen und Angst haben und darauf hoffen, dass irgendwie die Grünen die Gesetze für sie ändern oder so. Ja, die wollen das auf jeden Fall so regeln, dass sie ihren Job behalten können. Das, glaube ich, steht da bei vielen im Vordergrund. Und so ist ja auch die Sprachregelung häufig, ja. Ja, und das ist halt der Punkt. Sachen sind strafbar. Sie noch strafbarer zu machen, geht gar nicht. Aber ja, es muss halt nachgewiesen werden. Deswegen wird halt an der Nachweispflicht immer mehr gesägt. Ne? Ja, es ist Panikmache. Panikmache, damit man irgendwie diesen Aktionismus da durchmachen kann. Und da schmeißen sie alles rein. Ne? Alle Talking Points, die sie irgendwie haben, schmeißen sie rein. Ich meine, da ist auch ganz viel Getriebe von Trollen bei, oder nicht? Ich meine, wenn es jetzt sowas gibt, was ich habe jetzt mir so ein Ding zum Beispiel von den Insults auf Reddit angehört oder so, da hieß es eben ganz viele, die würden, was weiß ich, irgendwelche Gewaltfantasien da beschreiben und so. Kann ja auch sein, aber wie viel davon ist Getriggere für Trolle oder ja, als Trolling, ne? Ich glaube, da ist ganz viel dabei an Fantasie-Quatsch, den man nicht ernst nehmen kann. Aber ich meine, Fantasie ist halt Fantasie auch irgendwie. Ja, eben. Ne? Also es hat die Frage, was das mit der richtigen... Ja, da ist auch niemand persönlich angesprochen. Da sind irgendwelche Leute gemeint oder so. Wie viele Leute sich da halt tatsächlich auch irgendwie rumtreiben. Ich habe da nämlich noch nie irgendeine Zahl zugehört und ich würde mal nicht drauf tippen, dass es da unendlich viele Leute auch sind. Nö, das glaube ich auch nicht, ja. Ich denke mal, dass es viele gucken, weil man es irgendwie, was sich rumspricht oder so. Ja, wenn da aus dem ganzen Ding noch ein bisschen Zulauf verschafft, jetzt mit der ganzen Publicity. Und dann erst recht noch ein bisschen rumtrollen oder so. Infrastruktur bereits in unserer Gesellschaft vorhandener diskriminierende Auffassung und Haltung. Infrastruktur. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Ja, die fordern etwas, was sie nicht verstehen, was nicht geht. Damit verstärkt der Buchdruck als Infrastruktur, bla bla bla. Ja, genau. Damit verstärkt das Radio als Infrastruktur, das Fernsehen. Ja, sie fordern irgendwas, was sie nicht verstehen und was nicht geht und was irgendwie Schwachsinn ist natürlich auch oben drauf. Wir müssen wieder in Latein sprechen, damit der Pöbel nicht weiß, was wir sagen. Ja. Wir fordern, jetzt wird es interessant, finde ich. Wir fordern, zeig doch mal, was sie fordern. Ein Problembewusstsein schaffen, ja. Man nennt das auch in relativ sinnlosen kleinen Punkt so weit aufblasen, dass man eine öffentliche Debatte daraus kommt. Ja, wobei dieses Wort öffentliche Debatte, wie man hier in diesen ganzen Nachsätzen ja sieht, überhaupt keine Bedeutung hat. Weil das Ergebnis von dieser Debatte steht ja hier schon fest. Nämlich man möchte die geschlechterspezifische Aspekte von digitaler Gewalt und Hate Speech als gegeben hinnehmen und die Verwobenheit mit anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus, Antisemitismus, wo der plötzlich herkommt, weiß auch kein Mensch. Naja, der kommt, den wirft man da immer mit rein, damit es ein bisschen glaubhafter aussieht. Seriöser aber im Endeffekt heißt das, wir fordern, dass ihr sofort die intersektionale Theorie komplett als lebensbestimmt anerkennt. Ja. Oder wie wir es nennen, öffentliche Debatte, ja. Also zum reichweiten starke Awareness-Kampagne. öffentliche Debatte, um zu klären, welche Wörter wir verbieten wollen. Ne? Öffentliche Institutionen, politische Entscheidungsträger, die hätten wir gerne, ja. Digitale Gewalt und Hate Speech immer in bestehende Gewaltformen und Machtverhältnisse einbetten. Also, achso, das wollt ihr, die digitale Gewalt und Hate Speech in eure bestehenden Gewaltformen und Machtverhältnisse einbetten. Ja, ja das legt man aber schon ziemlich. Und wenn, wenn du zu der Frau sagst, die ist dick, ist das wie eine Vergewaltigung, weißt du? Damit du so einen Verstärker dabei hast, damit du merkst, das ist nicht erst seit gestern, dass Frauen dick genannt werden und am Ende steht die Vergewaltigung. Also ich meine, diese politischen Entscheidungsträger, die sind doch die bestehende Gewaltform und Macht und die Machtverhältnisse. Ja, so wie bei den Grünen, wo man als Mann irgendwie weniger wert ist. Das kannst du so nicht sehen. Das kannst du so nicht sehen, das geht nicht. Die Kampagnen sollen für die verschiedenen Formen digitaler Gewalt sensibilisieren. Ja, damit du es unterscheiden kannst, ob jemand gegen eine digitale Tür gelaufen ist oder vielleicht jemand eben ein digitales blaues Auge geschlagen hat. Das ist ja oft fraglich. Strukturen schaffen, um Strafverfolgung durchzusetzen. Warum muss ich jetzt schon wieder an Orwell denken? Ich musste mal an Stalin denken. Er hat sowas gesagt wie, Worte sind eine schwere Waffe. Warum sollten wir den Bürgern, die sie einfach so zur Verfügung stellen? Einrichtung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften zu digitaler Gewalt und Hate Speech. Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Wir kriegen kaum, es gibt in Berlin Leute, die nicht in den Knast gehen, weil sie kein Verfahren in der Zeit kriegen, bis die Scheiße verjährt ist. Und wir brauchen aber Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die gucken, ob die Tugendfurie jemand eine dumme Kuh genannt hat. Ja, aber die, ja, ich will ja gar nicht so in den Flow jetzt unterbrechen, aber die haben wir doch schon. Vielleicht wollen die einfach nur mehr Personal dafür. Ja, weil Personalmangel gibt es ja überall. Aber das ist die einzige Stelle, wo sie zu beheben ist. Ne? Ja, je mehr man den Leuten da aufbürdet an Aufgaben, desto schwieriger wird das mit dem Personal. Dafür müssen auch spezielle Polizeieinheiten und Staatsanwaltschaften, die sich um dieses Thema kümmern, gibt es jetzt ja schon. Das finde ich super geil, ja. Strafverfolgungsbehörden und Gerichte müssen personell und technisch so ausgestattet und ausgewählt werden, dass sie Strafrechtsverstöße im Netz den Bedürfnissen der Betroffenen angemessen und zeitnah bearbeiten können. Hallo, hallo, ich bin feministische Aktivistin. Ja, die Leute machen sich über meinen Hashtag lustig. Mein Bedürfnis ist, sofort alle sofort verurteilt werden. Ja, dann kommst du zuerst dran. Dafür müssen auch die Anzeigemöglichkeiten und zivilrechtlichen Schritte für Betroffene bekannter gemacht werden. Da hake ich jetzt mal direkt ein. Durch die Polizei, weil vorher im Satz vorher wird die Polizei und die Gerichte genannt, oder also zumindest im ganzen Strafverfolgungsparagraf. Rechtsberatung ist nicht Aufgabe der Polizei. Ja, also das sage ich jetzt mal ganz eindeutig. Naja, wenn das erstmal ein Offizialdelikt anders ist, dann ist es ja sowieso als Aufgabe der Polizei. Aber dann müssen sie da loswerden. Beratung ist generell nicht Aufgabe der Polizei. Ja, aber ich meine ja, wenn es ein Offizialdelikt ist, müssen sie ja sich selber den Kram suchen. Dann dürfen sie ja nicht drauf warten, bis es zu ihnen kommt. Okay, das lese ich jetzt etwas anders, aber natürlich hast du recht. Wenn es das ist. Polizei Punkt 3 finde ich den ehrlichsten. Polizei und Justiz müssen außerdem über die Angebote der Informations- und Beratungsstellen zu digitaler Gewalt und Hate Speech informiert sein, um an diese verweisen zu können. Okay, verweisen. Hm. Okay. Es geht eigentlich nur um Punkt 3. Bestehende Informations- und Beratungsstellen fördern und ausbauen. Macht und Geld, wie immer. Es besteht bereits ein breites Netz an Informations- und Beratungsstellen, in dessen Mitte wie eine fette Spinne die Amadeo-Antonio-Stiftung sitzt. Geschlechtsspezifische Gewalt. Ja, obwohl das ganze Big Vagina sitzt da ja als fettes Ding in der. Ja, aber auch hier geschlechtsspezifische. Warum muss das denn warum kann man das nicht einfach weglassen? Wenn man schon was für Menschen tun will. Warum arbeitet man sich daran ab und will nicht alle retten? Ja, aber die strukturelle Gewalt und Männer und so weiter und so fort, was soll das? Diese Stellen müssen unabhängig arbeiten können, ja. Und Betroffenen kosten- und barrierefrei. Kostenfrei, barrierefrei, ja, aber der Gesellschaft Kosten verursachen. Ja, da kommt ja im nächsten Punkt jetzt die Hauptforderung. Hierfür muss die Finanzierung der Informationsberatungsstellen langfristig und nachhaltig gewährleistet sein von ihrem Steuergeld. Geld, liebe Leute, dass in Zukunft dafür arbeiten gehen, dass dich dann irgendwelche Arschgeigen da irgendwie wegschleppen und dann verlierst du deinen Job und dann schließt sich dann der Kreis. Aber nur, wenn du vorher Chef der Filmförderung Hessen warst. Ich muss die ganze Zeit auch noch so einen Spruch denken von der Frau da am Anfang von der Grünen, die hat ja im Bundestag gesagt, dass diejenigen, die gegen Ungerechtigkeit sind oder dagegen sind, Ungerechtigkeiten abzuschaffen, sie immer schon die Freiheit ins Feld geführt haben als Argument. Das kann nicht sein. Bei dir ist übrigens gerade wieder so ein bisschen geklackert da irgendwie auf der Leitung. Aber ist das schön, sie bieten der Regierung ja auch gleich den Plan an, wie man das ohne Steuergelder finanzieren kann, nämlich die Dienstanbieter der Social Media Sachen müssen noch stärker in die Pflicht genommen werden, indem sie auch Kosten für das umfassende Beratungsangebot tragen und gleichzeitig die Unabhängigkeit der Informations- und Beratungsstellen. Wir möchten Geld von Facebook, aber wir möchten nicht mit Facebook zusammenarbeiten. Okay. Forschung zu geschlechterspezifischer Arbeit aktualisieren und Gewalt aktualisieren und ausweiten, ja. Dasselbe. Das ist ja quasi auch wir wollen Geld und Macht und Geld und noch mehr Macht und damit, noch mehr damit, Geld. Damit wir dann auch noch ein paar Doktoren und Professoren haben, die euch die ganze Zeit erzählen, dass das alles ein wirklich wahres, echtes Problem ist. Ja, ja. Jetzt habt ihr das Mannbärschwein gerade verpasst. Und da haben wir auch gleich die Unterzeichnerin. Das ist ja schon, die ersten drei machen mich ja schon total wuschig. Genau. Frau Künast, Frau Witzorek, Safsa Cevli, Christina Diener von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Hier steht es. Anke Domscheit-Berg, Laura Dornheim, Kübra, der Land für Kübra-Elf. Annalena von Hodenberg, die hatten wir doch letztens auch. Den Namen konnte ich mir aus irgendeinem verdammten Grund merken. Ich weiß das nicht, warum. Das ist das Hate-Aid. Da ist schon wieder das Hate-Aid. Sina Laubenstein kennen wir von der Republika. Genau, von der Republika, ja. Petra Pau kennen wir vom Pumuckl, die Serie damals. Claudia Roth. Jasna Strick. Ey, guck mal, Jasna Strick. Kennst da du ist sie ja die Tugendfurie. Da ist sie ja, die Tugendfurie. Und ach, guck mal, Amina Jus, auch da. Neue deutsche Medienmacher. Konstantina Vassiliou-Enz von den neuen deutschen Medienmachern. Das ist ja fast so, als hätten sie einfach die Webseite von Ausnahmslos oder Aufschrei genommen und hätten sie einfach überarbeitet, so, weißt du? Klar, ja, nimm gut, das Template von Ausnahmslos, die Leute unterschreiben eh. Aber bei Ausnahmslos war noch ein bisschen mehr dabei. Da war ja auch die Frau Linda Sassur mit dabei und so. Zur Erinnerung. Alter Schwede. Ja, wie viele von diesen Veranstaltungen erträgt ein Land, bevor es auseinanderfällt? Gute Frage. Ja, digitale Gewalt gegen Frauen und so weiter und so fort. Wir bleiben in diesem entsprechenden Themenkomplex. Hier gibt es den David Silverman. Der David Silverman ist größtenteils bekannt für ein Interview, was er mal, also ist aus Amerika, der Herr. Und der war mal in dieser Interviewsendung von dem Bill O'Reilly zu Gast, wo es um Atheismus ging. Der gute Mann war bis vor kurzem der Chef von so einer NGO in Amerika, die sich mit für Atheismus, quasi für Atheisten einsetzt. Und da gab es diese berühmte Szene, wo der Bill O'Reilly meinte so, ja, sie können das ja alles nicht erklären, zum Beispiel wie die Ebbe und Flut, wie das funktioniert und so. Das können sie alles gar nicht erklären, so nach dem Motto, und deswegen gibt's ja Gott. Und der David Silverman hat ihn dann ganz komisch angeguckt. Und das ist so ein bisschen viral gegangen, der Clip, vor, ich glaube, 10 Jahren oder so, schon eine ganze Weile her. Und ja, er hat halt so sein Ding gemacht, auch diese Reason Rally mit aufge mit beaufsichtigt. Das war ja so eine so eine große Demonstration in Washington, wo halt eben auch alle möglichen Leute da hingegangen sind aus diesem atheistischen Spektrum. Und außerdem hat er halt natürlich auch bei dieser sogenannten Atheism Plus Geschichte damals da eine unrühmliche Rolle gespielt. Das war zur Erinnerung für die Leute, die das noch nicht so lange verfolgen, auch einer von diesen Momenten, wo so eine kleine progressive Gruppe halt so eine Szene da sich da eingepflanzt hat und halt ihr Ding da irgendwie durchziehen wollte, ohne Rücksicht auf die Verluste. Ja, das war auch deutsch, ne? Atheismus Plus hieß nie doch. Hm? Ja. Hat jetzt eben nur, weil es vielleicht nicht jeder verstanden hat. Ja, und Und? Ja, Chris, eine Frage mal so ganz nebenbei. Dir ist der ja so ein bisschen geläufiger. Ich kannte den, aber ich habe den nicht so sehr verfolgt. Aber du bist da ein bisschen, ich merke schon, du hast den schon verfolgt in der Vergangenheit. Ich habe jetzt ein paar Interviews gesehen, nicht nur das mit dem Sargon, sondern auch mit ein paar anderen Leuten. Und ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn er nicht so auf die Fresse geflogen wäre, wäre der weiterhin im anderen Lager und würde weiterhin auf die Leute draufhauen. Er sagt zwar, okay, ich verstehe jetzt, was ich damals gemacht habe. Ich erlebe kognitive Dissonanz und ich bereue, was ich da gemacht habe, aber ich weiß nicht, wie ich den einschätzen soll. Ja, ob ich wirklich Mitleid für den haben kann. Weiß nicht, was meinst du? Also auf jeden Fall, um das nochmal zu Ende zu bringen, damals diese Leute, als sie da aufgeschlagen sind und halt auch meinten, so ja, es ist alles viele Männer und so und so viele Weiße, was ich halt größtenteils ja die Schwarzen in Amerika und die Südamerikaner mit südamerikanischer Abstammung, die sind ja häufig ziemlich religiös. Da hatten wir auch schon Studien und so dazu, dass die da viel religiöser sind als die europäischstämmige Bevölkerung in Amerika. Und deswegen ist halt das Thema Atheismus bei diesen Gruppen halt nicht so stark. Also es gibt natürlich da auch Leute, Aber die sind halt in der Minderheit und das hat natürlich bei den Progressiven sofort dazu geführt, dass man irgendwie sagt, alles nur weiße Männer. Und deswegen sind sie da halt wieder auf den Kreuzzug gegangen und das war schon halt vor Gamergate und so mit die erste Sache, die ich damals mitbekommen hatte, wo das halt so gelaufen ist. Und da gab es dann halt auch an den Konferenzen, wo die Leute teilgenommen haben, halt diese Harassment Policies und dieses Zeug, also dass man irgendwie gesagt hat, oh, Belästigungen sind so schlimm und alle Leute werden belästigt und deswegen brauchen wir hier irgendwelche besonderen Regelwerke, die hier das Miteinander regeln. Und der David Silverman war damals einer von den Leuten, der das immer alles hat zugelassen und gesagt hat, so ja, wir brauchen das unbedingt gegen Feminismus und so. Und ja, was jetzt im Endeffekt passiert ist, ist, dass ihn mehrere von seinen ehemaligen Affären, also der Mann ist verheiratet, hat glaube ich auch eine Tochter, die auch schon ein bisschen älter ist, glaube ich auch schon irgendwie Mitte 20 oder so. Und die ist wohl mehrfach fremdgegangen seiner Frau mit irgendwelchen Leuten aus diesem atheistischen Bereich. Und die haben jetzt halt so ein MeToo-Ding da irgendwie draus gemacht und das hat halt dazu geführt, dass er seinen Posten da bei den American Atheists verloren hat. Sie haben ihn da halt also jetzt nicht direkt wegen diesen Sachen, sondern sie mussten sich halt was anderes überlegen, weil das ist ja alles überhaupt nicht belegt und nix. Also, dass er mit diesen Frauen da irgendwie geschlafen hat, ist schon klar, aber jetzt ist es natürlich keinesfalls belegt, dass er da irgendein Fehlverhalten jetzt gemacht hat, mal abgesehen davon, dass er halt seine Frau betrogen hat, aber jetzt juristisch gesehen. Und deswegen haben sie sich irgendwelche anderen Sachen ausgedacht, dass er angeblich mit seinem Buch irgendwie zu viel da Verstrickungen gehabt hätte mit der Promotion von seinem Buch und seiner Rolle da als Präsident von dieser NGO. Und auf jeden Fall schreibt er hier halt, tschüss, regressive Linke, ihr habt mich wie Scheiße behandelt, nachdem ich euch 30 Jahre meines Lebens hier geschenkt habe und das ohne vernünftigen Prozess. Und ja, ich bereue das nicht, dass ich mit Sargon geredet habe oder anderen Leuten und ich werde noch mehr wird da noch kommen. Und ja, dass er sich da nicht mehr diesem weinerlichen Kult und diesem Feminismus-Imitat zugehörig fühlt, was da halt gegen ihn vorgegangen ist, ja. Das ist auf jeden Fall das Ding und ja, also ich gehe da auch mal von aus, wenn er da sein Leben so hätte weiterleben können, dann hätte er das sicherlich gemacht. Also es ist ja lange genug so gegangen und die Leute sind ja damals halt auch auf diverse Leute da irgendwie losgegangen aus dieser Szene, wo er ja auch nicht nie da irgendwie sich auf deren Seite gestellt hat, sondern immer halt sich gemein gemacht hat mit diesen Progressiven halt. Und ja, also man muss das halt dann erstmal merken, ne? Aber ich sag mal so, ob das jetzt irgendwie bedeutet, dass er ein schlechter Mensch ist oder so, keine Ahnung. Ich habe das ja auch erst spät gemerkt, sag ich jetzt mal so, als die Progressiven da irgendwie losgelaufen sind, damals bei den Atheisten oder bei der Piratenpartei, so als erstes ist mir das auch nicht aufgefallen, dass sie, dass das solche Heinis da irgendwie sind. Das ja, ich kann meine schon ja sein, nicht das mit dem schlechten Menschen, ja, verstehe mich nicht falsch. Nur er hat das Spiel halt willig mitgespielt bis zu dem Zeitpunkt, wo er es nicht mehr spielen konnte. So hatte ich das Gefühl. So ja, aber ich sehe das schon halt aus Überzeugung, dass er das schon aus Überzeugung gemacht hat und deswegen auch erst gemerkt hat, dass es was Schlechtes ist, als er halt ja gemerkt hat, dass es was Schlechtes ist. Also ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er eigentlich wusste, dass es alles verkehrt ist. Und der hat einfach nicht den Schritt weiter gedacht und gemerkt, ach so, das hat Konsequenzen für Menschen, was ich hier tue. Ja, also er hat wahrscheinlich gedacht, dass halt eben diese Leute, wenn sie da irgendwelche Anschuldigungen erheben, das schon Hand und Fuß hat und so, bis er jetzt halt gemerkt hat, nee, das passiert auch irgendwie, weil sie dir schaden wollen, weil du nichts für nichts mehr zunutze bist oder was auch immer für Gründe, ja. Na gut. Aber es ist auf jeden Fall schon drollig, wenn man sich mit diesem ganzen Kram damals beschäftigt hat, wie viele Leute da jetzt irgendwie mit involviert sind in diese ganze Sache, die halt damals alle die Progressiven gedeckt haben und auch so Leute wie ein Thunderfoot und so losgegangen sind. Also, weil zum Beispiel die Affäre, die er gehabt haben soll, die jetzt diese Ansprüche an ihn erhebt, die Frau war auch verheiratet mit einem von den übelst Progressiven. Und Ja, also es ist schon. Es ist schon. Ja, zu einer Affäre gehören immer zwei. Oder mindestens zwei, ja. Ja, in dem Fall natürlich schon, obwohl die Dame ja behauptet, dass sie ja quasi da nicht eingewilligt hätte und so. Und er sie ja nur benutzt hat und so Kram. Aber dafür gibt es halt keine Beweise. Und er sagt natürlich was anderes und ich würde es ihm auch eher glauben, weil ich meine, diese Sachen sind halt gelaufen ewig lange und jetzt heißt es plötzlich irgendwie, nee, das war alles irgendwie verkehrt. Also tut mir leid. Ich finde am besten den Austausch darunter. So you're conservative now? That's an odd reaction. I'm center left. I haven't changed any of my core positions. So dieses so, Sie sagen also jetzt, Sie sind ein Konservativer? Genau, Sie sagen, Sie haben ein Problem mit der regressiven Linke. Das bedeutet also, Sie sind ein Konservativer, ja. Ja, auch hier, my understanding of the term regressive left is that it applies to all of the left. Deswegen muss man es ja mit regressive irgendwie klar machen, wenn man meint, wo die El Bandito 2016. Ach ja. Der David. Ja, der Placido macht das nicht mehr jetzt. Jedenfalls nicht in New York. Hat irgendwie geschrieben, so nach dem Motto, dass er befürchtet, dass seine Lage da die Mitarbeiter verwirren könnten oder so. Und dass er dann lieber jetzt davon zurücktritt erstmal, bis da die Vorwürfe geklärt sind. Ja, Vorwürfe sexueller Belästigung, ne? Mal wieder einen Prominenten erwischt. Er bestreitet das. Ja, was dann da dran ist, das wird man sehen. Aber erstmal ist sein Job da los, sozusagen. Ne? Also, gut, hat er jetzt auch nicht niedergelegt, aber das ist ja immer wieder dasselbe so, dass die Leute dann erstmal wieder, ihre Einnahmequellen verlieren. Ja, ich meine, das ist wieder, hier wenigstens noch einigermaßen stilvoll. Ich meine, Domingo ist ein Weltruhm-Star. Mhm. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sie da einfach gesagt haben, gut, wir kommunizieren das halt so, dass du das freiwillig machst, weil, ne, so, ja, also, kann mir schon denken, kann natürlich auch sein, ja klar. Der Druck schon sehr hoch war. Sonst hätte der nicht gesagt, dass das von der harten Arbeit meiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde. Ja, ja, nur die Wahrscheinlichkeit an sich, die sinkt ja auch eigentlich mit der Popularität der Leute. Also so nach dem Motto, hat es nicht unbedingt nötig oder so. Deswegen bezweifle ich das so häufig. Er will, glaube ich, einfach nicht, dass die Inszenierung praktisch wegen ihm kaputt gemacht wird. Mhm. Und die harte Arbeit der Leute. Ja, die Leute das berufen oder so. Mhm. Ja, oder halt auch nicht hingehen. Oder es halt irgendeine Schmutzkampagne gibt, so MeToo-mäßig, dass die Leute sagen, boykottiert ist oder so. Finde ich schon okay. Aber ja. Ja, aber das ist auch wieder die Sache mit dem Hamilton. Da hatten wir ja genau. Es schränkt die Kunstfreiheit ein, oder wie war das, ne? MeToo. Schränkt nicht die Kunstfreiheit ein. Oder doch, oder was? Hier. Ja, ich weiß ja auch nicht, was er gemacht hat. Das ist ja auch wieder die Sache. Man hat keine Ahnung, was da wirklich dahinter steht. Aber dass es schon immer halt in dieser Welt Leute gibt, die oben sind und andere, die halt sich den Weg nach oben auf die, ich meine, Besetzungscouch. Das ist wieder das Ding. Wir haben alle gewusst, dass es diese Sachen gibt. Und es war für uns ein Teil vom Showbusiness, weil es uns nicht betroffen hat. Ja. Aber jetzt wird halt irgendwie wird auf diese Art und Weise halt dann ausgehebelt, sowas wirklich aufzuarbeiten, weil eigentlich sollte das einfach juristisch aufgearbeitet werden, wenn es noch relevant ist. Das ist ja bei ihm, glaube ich, auch zurückliegendes Zeug. Boah. Ja, also ich habe bei der ganzen Sache einfach immer den Eindruck, dass halt dieses Casting-Couch-Phänomen nicht generell bekämpft wird, weil das findet ja weiterhin statt, sondern es werden einfach nur selektiv Leute angeschwärzt für Sachen, die sehr viele Leute zumindest tun. Den Eindruck habe ich zumindest persönlich. Schöne redaktionelle Kombination hier, Chris. Ja. Französische MeToo-Aktivistin wegen Verleumdung verurteilt. Ja, hier geht es im Endeffekt um einen Fall. Die konkrete Anschuldigung war, dass auf einer Party in einem betrunkenen Zustand der Mann zu der Dame gesagt hat, sie hat besonders große Titten und er würde sie die ganze Nacht kommen lassen. Und am Tag darauf hat er sich per SMS entschuldigt, dass er betrunken war und dass er selber fand, dass das ein bisschen übertrieben war. Aber die Dame hat halt quasi diesen, wo MeToo im englischsprachigen Raum groß geworden ist, hat die Dame den französischen Begriff geprägt. Wenn du ein bisschen runter scrollst, da steht er auch. Ich habe den jetzt gerade nicht im Begriff. Halt. Hashtag Aufschrei. Ja, nicht Aufschrei. Ja, nee, du bist mit deinem Schwein, verpfeift dein Schwein. Also, man soll das Schwein, dein persönliches Schwein sollst du verpfeifen. Also sollst du bloßstellen. Ja. Ach, wie war denn jetzt dieser Hashtag? So wichtig ist es auch nicht. Doch, da. Balance ton proc. Verpfeift das Schwein. Ja, und ich habe den Fall ja gerade geschildert und ich meine, vom französischen Rechtssystem ist die ganze Sache jetzt so aufgeklärt worden, dass er sie halt angeklagt hat, weil er dadurch sehr starke soziale und berufliche Nachteile hatte und der Fall, den ich ja gerade geschildert habe, auch nicht wirklich so schwerwiegend war. Und nach französisch, also auf jeden Fall französischem Recht, ist es halt so, dass das keine sexuelle Belästigung ist im eigentlichen Sinne. Und so, ja, wie es dargestellt wurde und weil es so öffentlich dargestellt wurde von der Dame, muss sie jetzt Strafe zahlen in einem niedrigen Tausenderbereich in Euro, ja, also das ist jetzt keine riesige Strafe, es ist mehr ein symbolischer Sieg des Herrn, weil der Herr, der hat halt quasi sehr viel mehr verloren als das, was die Dame an Strafe jetzt an ihn zahlen muss. Ja, und natürlich ruft die Dame auf, dass das eine Ungerechtigkeit ist und Frauen müssen zusammenhalten gegen diese chauvinistischen Männer und so. Ja, die ganze MeToo-Sache hat ja in Frankreich im französischsprachigen Raum ganz, also auch ähnliche Wellen geschlagen wie im englischsprachigen Raum, aber durch die Sprachbarriere kriegen wir das meistens gar nicht mit, dass die Franzosen das doch noch ein bisschen anders sehen. Vor allem die französischen Frauen, das ist ja der Punkt, dass halt sehr viele französische Frauen halt dagegen aufbegehrt haben. Und ja, sehr interessant. Ich wünschte, ich würde ein bisschen besser Französisch sprechen jetzt langsam. Und damit ich das ein bisschen besser verfolgen könnte. Aber stand da nicht drüber, Price, dass es 20.000 Euro sogar sind? Ja, meine ich auch 20. Die Zahl ja. Also das ist ja schon Geld. Das ist ja jetzt nicht irgendwie... Naja, also auf dem Level, wo die Leute unterwegs sind, ja, die Dame ist übrigens eine französische Journalistin, die in Amerika lebt. Nur so nebenbei. Die ist gar nicht in Frankreich. Alles Jahre, Jahre her. Ja. Ja, der Fischer hatte gegen diese Redakteurin vom Deutschlandfunk geklagt und jetzt in 3 von 4 Punkten Recht gekriegt. Sie darf, glaube ich, noch sagen, dass das doofes Zeug ist oder sowas, hat er verzapft hat. Aber ansonsten hat das Gericht im Prinzip alle Aussagen untersagt, die sie getätigt hat, zu wiederholen. Und bei 2 Aussagen soll sie auch eine schriftliche, wie heißt das dann? Keine Ahnung, Entschuldigung oder sowas schreiben, um das dann wieder glatt zu biegen oder so. Die Kosten sind zu 3/4 bei ihr gelandet und es ist zu erwarten, dass sie noch nicht aufgeben, also alle beide nicht. Das ist mehr so ein, soll ich sagen. Darf ich eine Frage stellen, was waren denn die 3 Sachen, die Dame jetzt nicht mehr wiederholen? Ja, da musst du mal in den Text scrollen, das habe ich ja auch nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ich kann aber gucken, schneller finden als du. Wo da die Grenze gezogen wurde, ja, weil dass er dummes Zeug verzapft hat, ja, das ist ja sehr allgemein. Ne? Also das kann ja, das war aber auch so allgemein, deswegen war das auch, das ist es sicher auch als Meinungsäußerung durchgegangen. Ein fanatischer Lebensschützer, der gegen jede Liberalisierung der Rechtslage beim Schwangerschaftsabbruch gekämpft habe. Das ging es aber auch. Das ist aber auch ein bisschen steil, ja. Ja, da ging es aber auch um jemand anders. Da ging es um den Typen, mit dem er diesen Kommentar geschrieben hat. Nee, also was waren die 3 Sachen? Ob dieser Geist dann im Prinzip auf ihn übergewachsen wäre oder so, das war eine der Vorlagen. Die Kommentierung lebe bei Fischer fort, ja, das dürfen sie nicht mehr sagen, glaube ich, genau. Und also generell ging es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche, ja? Das war die Ursprungsausgabe, das war, glaube ich, das Ursprungsthema, ja. Ja, genau, das Werbeverbot. Ja, als Anmerkung. Handwerkliche Schlamperei. Irgendeinen Satz weggelassen oder so. Handwerkliche Schlamperei. Ja, okay, das darfst du wohl noch sagen. Als Anmerkung noch zum vorigen Artikel. Neben der Geldstrafe muss die Dame A auf Twitter quasi veröffentlichen eine Gegendarstellung gegen das, was sie da gesagt hat. Und sie muss in 2 journalistischen Publikationen einen Artikel veröffentlicht bekommen darüber. Lol. Das finde ich sehr interessant, weil diese ganzen Gegendarstellungen drucken zu lassen, das ist ja generell eine Kritik. Erst noch finden, die Story ist auf der Titelseite, die Gegendarstellung ist auf Seite 7, eine Woche später und keinen interessiert. Das fand ich interessant. Mit der, dass die halt dafür sorgen muss, dass in zwei journalistischen Publikationen eine Gegendarstellung halt Mit dem Hashtag Gegendarstell dein Schwein. Und nur auf Französisch. Feindbild Greta Thunberg, jung, weiblich verhasst. Ja, Patrick Ginseng mal wieder von der Tai Ginseng Stiftung mit dem Faktenfinder der ARD. Greta Thunberg ist zum Gesicht einer neuen Bewegung geworden und zum Hassobjekt. Nach ihrer jüngsten Rede wünschen ihr Nutzer sogar den Tod. Kein Einzelfall. Besonders junge Frauen werden massiv attackiert. Hier wird die Geschichte also schon wieder erzählt, dass im Internet vor allem Frauen massiv attackiert werden. Hier sogar nochmal eingeschränkt. Besonders junge Frauen. Wir wissen, dass Männer mehr Aggression im Internet abkriegen aus allen Studien, aber gut. Der Patrick weiß das besser, ist ja auch der Faktenfinder. Auf der AfD-Seite der, auf der Facebook-Seite der AfD Wismar beispielsweise beleidigten Kommentatoren die 16-Jährige offen und wünschten ihr sogar den Tod, was ich natürlich für einen Arsch finde, aber ja, macht man einfach nicht, wenn man ein bisschen Stil hat, um den CO2-Ausstoß zu senken. Ach, es ging um einen bösen Witz, okay. Das hättet ihr auch gleich sagen können. Ihr hättet dann nicht schreiben müssen, dass ihr jemanden den Tod wünscht, sondern dass jemand einen deftig bösen Witz über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Ja. In einem weiteren Kommentar dazu heißt es, alle Klimaschützer sollten aufhören zu atmen und dies solle gesetzlich festgelegt werden. Das ist offensichtliche Satire, Patrick. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber das ist, ich meine, es soll gesetzlich festgelegt werden, dass Leute aufhören zu atmen, Patrick. Was verstehst du an dem schwarzen Humor nicht? Thunberg ist längst zu einem zentralen Feindbild im Netz geworden. Sie wird dabei nicht nur als Aktivistin, sondern auch als naives Kind und vermeintlich Kranke angegriffen. Moment mal, ist jetzt Aktivistin ein Angriff, wenn die als Aktivistin angegriffen wird, Patrick? Naives Kind. Wo geht digitale Gewalt los? Bei naives Kind, Patrick? Oder vermeintlich Kranke? Nun ja, ich finde es nicht gut, dass so viele Leute sie dafür irgendwie verhöhnen oder so, aber mir selber schmeckt das zumindest nicht. Aber die ist offensichtlich, hat sie man kann es als Krankheit bezeichnen oder wie auch immer, oder eine Störung oder. Aber gerade das in dem Zusammenhang mit dieser monothematischen, hier heilige Johanna, ja, also da finde ich das auch schon diskutabel zumindest. Natürlich kann man das stilvoller diskutieren, als das Leute im Internet tun. Auf der AfD-Seite Wismar steht beispielsweise an die 16-Jährige gerichtet, deine Zukunft liegt in der Psychiatrie, Greta. Finde ich auch wieder sehr, sehr schwammig formuliert vom Patrick, weil steht das da in einem Kommentar oder steht das auf der AfD-Seite der AfD Wismar, auf der was weiß ich, afdwismar.de oder so. Das finde ich sehr, also gerade wenn man hier, finde ich, kommt es auf Trennungsschärfe an und dann wird einfach mal so weiß nicht, denkt euch selber, was wo das dann steht. Ja. Zahlreiche Frauen berichten, dass verbale Gewalt auf Twitter floriere und diese selten geahndet werde. Frauen erhalten demnach Androhungen körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Sie berichten, dass sich Anfeindungen gegen unterschiedliche Aspekte ihrer Identität richten, also beispielsweise Geschlecht, Hautfarbe oder Behinderung. Wo habe ich denn das heute schon mal gelesen, Patrick? Das habe ich doch eben schon mal so gelesen bei dieser Seite. Hast du einfach mal Copy-Paste und ein bisschen umstellen? Ja. Ach, klar. Das ist der Chef von der Tagesschau. Patrick, du musst mal wieder einen Text schreiben hier, wo das drin vorkommt, hier mit der Intersektionalität. Das Ziel der Attacken, Frauen sollen sich schämen, eingeschüchtert, abgewertet, herabgesetzt werden und letztlich verstummen. Kann man das mit Männern nicht? Geht das nicht? Sind die genetisch dagegen immun, Patrick? Oder wie ist das mit Transmännern? Werden die dann immun dagegen? Ich weiß wirklich nicht, was der Artikel soll. Ihr Recht, sich frei, gleich und ohne Angst zu äußern, werdet dadurch stark beeinträchtigt. Was ist das für eine Maßeinheit? Milligensing? Was? Wie misst man die Angst, sich zu äußern und dann auch noch so, dass man sagen kann, es wird stark beeinträchtigt? In femto greta. Ja. Die Publizistin Ingrid Brodnik erklärte im Gespräch mit dem Spiegel, zwar seien alle Geschlechter von Hass im Netz betroffen, im Internet werde zudem generell schneller und härter gestritten als offline. Nur für Frauen werde es online schnell besonders ekelhaft. Der Sexismus in unserer Gesellschaft wird im Netz sichtbarer. Die Gefahr ist, dass weibliche Stimmen weggemobbt werden und verstummen und dass dann jene Männer den Diskurs bestimmen. Wie lange erzählen die das schon? Wie viele Jahre ist denn jetzt schon? 4 Jahre, 5 Jahre? Ich habe da Videos von, glaube ich, die sind schon ziemlich alt. 4 Jahre bestimmt. Dass die Strategie der Einschüchterung oft effektiv ist, zeigt eine Studie des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen. Ich habe große Angst, meine Meinung online zu äußern, gab beispielsweise eine schwedische 15-Jährige auf die Frage nach ihrem Verhalten im digitalen Raum an. Junge Frauen ziehen sich demnach aus der Kommunikation in der digitalen Öffentlichkeit zurück, weil sich die eine Schwedin geäußert hat. Deshalb. Oder was? Was ist das für ein Satz, Patrick? Das macht keinen Sinn. Was bist du? Ein Journalist? Das ist Oberstufenprosa. Der Sozialpsychologe Rolf Pohl sagte, der Hass entstehe oft auch aus Neid auf die, die es geschafft haben. Das haben wir richtig gefragt, ne? Gerade der Pohl, das ist doch auch so einer. Viele Männer trauern dem Ideal der männlichen Vorherrschaft nach. Ja. Also ich sitze abends auch oft total traurig zu Hause. Ja, genau der Bullshit in der Pohl. Meinen Bart. Ja. Genau um diese Diskurshoheit geht es offenkundig bei verschiedenen Themen, sei es MeToo-Abtreibungen oder nun Klimaschutz. Es sind insbesondere Frauen, die mit gewalttätiger Sprache attackiert werden, sagt wer. Also ich bin für die Abtreibung von MeToo. Zuletzt sorgte ein Urteil zu Schmähungen gegen Renate Künast, das kein Urteil war, wie wir eben gelernt haben, für Schlagzeilen. Richter in Berlin urteilten, härteste Beleidigungen seien noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also er springt auch schon auf den Zug auf. Ja, genau. Das ist auch das Ding. Und ach ja, was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen, was beim Danisch auch stand, ist, dass auch irgend so eine Anwältin aus Berlin jetzt angeblich Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gestellt hat gegen den Richter, der das da verfügt hat zu dem Antrag von der Dame, von Frau Künast. Greta Thunberg ist aber mit weiteren Angriffen konfrontiert. Wegen ihrer Zöpfe wird sie mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht. Seid ihr bekloppt? Das ist der Zirkelschluss. Die AfD? Sollten wir doch. Die AfD-Eltern in der Amadeo-Antonio-Broschüre, die haben Kinder mit Zöpfen gehabt. Und jetzt kommt es zurück als Bumerang und fliegt euch an den Kopf. Na, vielen Dank. Und wieder nicht verstanden, was ein Witz ist. Oder nicht verstehen wollen oder wie auch immer. Noch nicht mal als Witz verstanden. Zudem kursieren diverse Behauptungen über ihre Familie, die wahlweise als Strippenzieher aus einer Geheimloge, sozialistische Fanatiker oder geldgierig und skrupellos dargestellt werden. Fox News entschuldigte sich kürzlich, nachdem ein Studiogast sie als psychisch krankes schwedisches Mädchen bezeichnet hatte, das angeblich von ihren Eltern und der internationalen Linken manipuliert werde. Das darf man nicht behaupten. Man darf nicht die Theorie aufstellen. Mhm. Ich würde sagen, das trifft es ganz gut. Also einige Fakten sprechen dafür. Ja, aber ich meine, Asperger ist keine psychische Krankheit, ist schon klar. Ne? Diverse Zeitungen und Blogs haben bereits zahlreiche Beiträge über ein angebliches Imperium hinter Greta Thunberg veröffentlicht. Auch große deutsche Medien spekulierten. Thunberg werde lediglich für die Interessen eines Unternehmers benutzt. Große deutsche Medien sollten vorsichtig sein. Patrick Gensing beobachtet euch. Ja? Mit den Augen eines Adlers. Über die Bewegung Fridays for Future wird ebenfalls immer wieder behauptet, sie sei gezielt aufgebaut worden und werde zentral gesteuert. Auch dafür gibt es keine Belege. Durch gezielte Falschmeldungen wird versucht, Aktionen von Klimaaktivisten zu diskreditieren. So kursiert derzeit erneut ein Foto im Netz, das eine vermüllte Grünfläche zeigt. Und das ist natürlich alles gar nicht wahr. Aber ich bin hier die Woche mit dem Bus gefahren. Ich bin die Woche in der Stadt. Dass Future keine Koordination gegeben hätte, ist, das hat er ja nicht so gesagt, aber das hat er ja unterstellt. Das ist wirklich eine harte Aussage. Ich bin in dieser fucking Woche mit dem Bus gefahren. Und es gibt jetzt ein einwöchiges Klimacamp bei uns auf dem Hauptplatz von dem Rathaus. Oder gab es hoffentlich inzwischen. Und die sind immer mal wieder raus auf die Straße und den Verkehr blockiert. Und das Lustige ist, da ist ein Durchgangsbahnhof für Busse, wo die sich aufteilen in verschiedene Richtungen. Das heißt, die haben den Verkehr blockiert. An der Bushaltestelle standen 4 Busse und dann kamen die nächsten 5, 6, 7 und haben sich um die Ecke gestaut. Und da standen dann am Ende 20 Busse. Das war so sinnbildlich für den Motor laufen. Ja, wahrscheinlich hatten alle den Motor laufen, damit die Türen und alles, damit du Elektrik, du kannst ja nicht da einfach rumstehen. Und ich verstehe schon, dass sich da inzwischen auch ein Rollback, wie man so schön sagt, irgendwie früher Backlash bildet. Es gibt ja auch diese, wie heißen die, Fridays for Hubraum auf Facebook irgendwie inzwischen. Die das auch aufs Korn nehmen. Ja, weißt du, auch alles erstmal, ne? Und sind dann aber wieder weitergemacht oder so. Also erstmal hatten sie da auch, die haben auch direkt Probleme bekommen. Hm. Auch explodiert mit 350.000 Leuten oder sowas. Ja, aber Patrick, also wenn ich dir eine Note für den Artikel geben müsste, würdest du bei mir das Halbjahr nicht so glücklich rausgehen, wenn ich dein Deutschlehrer wäre. Weil da ist so viel Unsinn, so viel Ungenauigkeiten drin. Dein Journalismusprofessor, darüber wollen wir gar nicht reden, der hätte das wahrscheinlich einmal rot durchgestrichen. Ich habe letztens dieses Video gesehen, wo ein Typ, angeblich ist das in einem nigerianischen Architektur-Uni-Studiengang gewesen, wo der Typ hatte so 20 Modelle von seinen Studenten auf dem Tisch stehen und die ihm nicht gefallen haben, die hat er genommen und hat sie auf den Boden geworfen und zertreten. Ja, so hätte ich das mit Patricks Artikel auch gemacht. Das war hier ja, ich weiß. Ich rede wieder mit dem Bildschirm, ja. Mr. Petersen rezitiert gerade Schumpeter. Da bin ich mir nicht sicher, aber gut. Das ist hier so eine Art Blog oder sowas. Auf jeden Fall schreibt hier jemand, der ein autistisches Kind hat. Das, was ihn halt stört bei dieser Greta Thunberg-Geschichte, und zwar sagt er hier, dass man diesen Kindern halt leicht so Sachen einreden kann und die dann, also dadurch, dass sie halt alles irgendwie immer wörtlich nehmen und halt dazu neigen, zu dieser Rigidity of Thought, wie er hier schreibt, also so starres Denken, dass sie sich halt eben solche Sachen halt reinsteigern können. Und deswegen wäre es halt aus seiner Sache eine super beschissene Idee, so einem Kind irgendwie zu erzählen, dass die Gesellschaft irgendwie untergeht und die Welt irgendwie untergeht und alles. Ja, eigentlich haben wir schon häufig ein vergrößertes Angstzentrum, ja, sowas in der Art, genau. Weil das ja, aber halt auch, eben, das unterstützt das dann nur. Weil das halt eben nicht so bei normalen Leuten, in Anführungsstrichen, die das dann halt eher zwar also die das dann halt eher so als eine Möglichkeit irgendwie sehen, neigen die Leute halt sehr stark dazu, sich dann da reinzusteigern. Und deswegen hält er das halt für eine sehr beschissene Idee, eigentlich so ein Kind sowas halt irgendwie auch zu brezeln. Da ist ein bisschen was dran. Ich kann mir auch vorstellen, dass einfach vielleicht so ein bisschen der Ärger nicht verraucht. Ich hatte mal einen Kumpel, der hatte so was mit Hepatitis und dann baute sich das Adrenalin nicht ab. Und kannst du dir vorstellen, wenn du dich aufregst und das Adrenalin baut sich nicht ab? Also, es ist irgendwie. Also, ja, ist dann tatsächlich Panik, ne, in dem Mädchen oder so. Das kann ich wohl glauben, aber es ist nicht unbedingt übertragbar auf einen normalen Menschen. Und was man so an Fällen aus den Medien kennt, so Leute, die dann ganze, was weiß ich, Lexika praktisch auswendig können oder jedes Fußballergebnis von keine Ahnung, bis auswendig werden oder so. Das ist dann vielleicht nicht nützlich oder irgendwie bringt nicht viel, außer dass du bei Wetten das auftreten kannst. Mhm. Aber diese zielgerichtete, dieses strenge Denken, so würde ich es eher übersetzen, nämlich also streng auf eine Sache gerichtetes Denken, das formt sich ja bei einem Kind auch erst. Der eine wird halt der absolute Computerfreak, weil er so eine Inselbegabung hat. Und der nächste wird das. Und je nachdem, was du den Kindern auch gibst, und wenn du ihnen eine Horrorgeschichte gibst von der untergehenden Welt, dann, naja, weiß nicht, wie das im. Ich möchte nicht Greta Thunberg sein. Ich sag das einfach mal so. Ja, also ich möchte das jetzt mal ein bisschen von der Greta Thunberg ein bisschen wegstecken, weil diese Sache, dass sie halt diese Krankheit hat und wie das medizinisch und psychologisch einzuordnen ist, darüber will ich gar nicht reden. Aber ich glaube, dass es auf ganz normale Menschen einen sehr starken Einfluss hat. Ja, und das hat mit der Krankheit gar nichts zu tun. Ja, ich hatte auch einen Artikel eingereicht, der hat es leider nicht in die Auswahl geschafft. Das liegt daran, weil wir den vor ein paar Wochen schon mal hatten. Also jedenfalls ja. Mal einen. Ach so. Ja, okay, gut, dann kann ich ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Es geht im Endeffekt darum, dass es generell nicht gesund ist, so etwas einzureden, ja, sondern es geht darum, dass man halt, wenn ich einfach mal zitieren darf, you need to separate what is fact from what is unknown. Tell them some species are going extinct and some humans are being harmed, but don't say we're all going to die, because that isn't true. Und das sagt die psychologische Vereinigung, die ja selber auch gleichzeitig sagt, dass diese Angst oder diese Climate Change Anxiety, dass das halt schwierig ist, das zu kategorisieren als medizinische Krankheit, weil sie ja eine echte Ursache hat, aber gleichzeitig sagt die, man darf es halt nicht übertreiben. Und es wird total übertrieben die ganze Zeit und das hat mit der Krankheit von der Greta Thunberg gar nichts zu tun. Das richtig. Ich sehe ganz normale Menschen, die davon auch beeinflusst werden. Ich bin teilweise total überrascht. Ja. Ja, und du darfst nicht vergessen. Wie übertrieben die Leute das halt wirklich leben, hier in Deutschland. Ja. Ja. Und nochmal eine Sache möchte ich noch sagen, eine letzte Sache zu Greta. Was ich bemerkenswert finde, ist, wie gut sie Englisch spricht. Ja, da sagt ja keiner, ne? Sie ist ja eine Schwedin. Ja, also ich finde, sie spricht richtig gut Englisch. Ich lerne das in der Grundschule schon da. Ja. Aber man darf halt auch in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass es halt vor allem auch eine ganze junge Generation ist, die damit, ich kenne das halt so ein bisschen, weil bei mir gab es halt damals diese Angst vor dem Atomkrieg, Kalter Krieg, und dann hast du so Filme gesehen wie The Day After oder so, und dann hast du wochenlang scheiße geschlafen und bei jeder Sirene, und die gab es früher noch deutlich öfter, jeder Sirenenübung hast du irgendwie den Kopf eingezogen und so. Das, wenn ich mir das jetzt vorstelle, halt umfassen, eine ganze Generation so Kopf zu waschen und ihnen diese Angst einzureden, möchte ich die Folgen eigentlich gar nicht sehen und bin ganz froh, dass ich nicht mehr so lange hier bin. Also. Ich habe mich auch schon über die Unterschiede gefragt, zu der Zeit sozusagen, und was natürlich war, dass die Dinge greifbarer waren. Die Atombomben oder Atomwaffen sind ins Land gefahren worden und in irgendwelchen Silos verpackt worden und so weiter. Und das war ja auch Naja, du kannst doch auch, wenn du willst, kannst du doch auch dir 1000 Videos angucken von verschwindenden Gletschern und so Vögel mit Plastik im Magen und so. Ja. Also ist ja auch alles da. Es ist ja nur, ist vielleicht nicht so direkt, nicht so, es passiert halt nicht schlagartig. So ein Nuklearschlag ist was, das passiert halt innerhalb von Minuten, dann bist du tot. Oder? Ja, man kann vielleicht auch nicht so ganz so direkt irgendwelche Leute verantwortlich machen. Also wenn Nuklearschlag, das war im Prinzip immer eine Sache zwischen den Präsidenten von Amerika und UdSSR, ne? Ja, sonst hätte da ja nicht keiner wirklich was zu reden. Und ich meine, die Kinder sind ja, oder die Jugendlichen sind ja damals auch auf die Straße gegangen. Ja. Eine der größten Demonstrationen war damals die am 10. Juni in Bonn, ich glaube 82 war das oder 81, gegen den NATO-Doppelbeschluss. Ja. 1,2 Millionen Menschen, glaube ich. Ja, zum Beispiel. Ja, ich möchte das ganze Thema, ich möchte es ernsthaft behandeln, aber mal wirklich von der Greta Thunberg so ein bisschen abstrahieren, weil es wird viel zu sehr an ihrer Person festgemacht. Eine Sache möchte ich aber dann gleich nochmal drauf zurückgehen. Aber hier, der Punkt ist der, sie hat vor der UN gesprochen. Ja, wie kommt das überhaupt, dass die vor der UN spricht? Ja, ich meine, die UN ist doch, da sind doch eigentlich so Abgeordnete von verschiedenen Staaten. Price. Wie kann das sein, dass sie vor der UN spricht? Price. Ja. Price, du weißt, wer schon vor der UN gesprochen hat. Ich weiß, du warst bei Gamergate nicht dabei direkt, aber du hast schon oft genug von uns gehört. Ja, die Frage ist ja berechtigt, weil es ja immer wieder heißt, warum. Ich möchte jetzt die Antwort geben, das ist der Punkt. Ich sage ja, ich möchte das von der Greta so ein bisschen abstrahieren und mal so ein bisschen auf so ein paar Sachen von der UN eingehen. Ja, und zwar ist es ja so, dass 16 Kinder unter anderem die Greta Thunberg halt quasi ein vor der UN über die UNICEF eine offizielle Beschwerde eingereicht haben. Ja, und das können sie ja nur machen, weil das über eine bestimmte Unterabteilung der UN funktioniert. Und zwar über die Convention on the Rights of the Child. So. Die Convention on the Rights of the Child, das ist ein Unterkomitee, was es seit 30 Jahren gibt. Und da sind maßgeblich Staaten, die Repräsentanten schicken, maßgeblich daran beteiligt. Und hauptsächliche Akteure da sind die NGOs. Ja, die Staaten haben das mehr den NGOs überlassen, weil da geht es um so Themen, an sich geht es da um so Themen wie Kinderarbeit, Kinderehen und Kinderhandel und Familieneinheiten, dass Kinder nicht verkauft werden oder dass halt Kinder nicht selektiv abgetrieben werden, Männer oder Frauen. Und das sind an sich die Themen, die diese CDC eigentlich, die Convention on the Rights of the Child, CRC, eigentlich behandelt. Aber die ganze Sache ist jetzt halt, weil sie durch die NGOs gesteuert wurde, in diese ganze Klimawandelrichtung gedrängt worden. Was ich interessant finde. Nur so konnten die Leute halt überhaupt vor der UN sprechen. Ja, Gamergate, ja, die sind halt auch über eine andere NGO und eine andere Unterorganisation dahin gekommen. Ja, hier geht es halt über die Convention on the Rights of the Child und UNICEF. Ja, einerseits ist es sehr interessant, einfach mal eine Frage in die Runde. Kennt ihr den Namen Raina Ivanova? Sagt euch der Name Raina Ivanova etwas? Nein. Erzähl. Also war das ein Ja oder war das ein Nein? Weil die Raina Ivanova ist eine von den 16 Leuten, die diese Erklärung abgegeben hat. Und das ist quasi die deutsche Repräsentantin. Alle kennen Greta, aber kennt ihr auch die Raina Ivanova? Ja, das ist quasi die, die für Deutschland dort spricht. Und das ist, die Dame ist 15 Jahre alt. Ist sie schon im Hintergrund gecheckt, nicht, dass die von Putin gesteuert wird bei dem Namen? Ja, dazu sage ich gar nichts, außer die Greta ist ja so ganz alleine unterwegs in Amerika. Nee, so ganz alleine ist sie gar nicht unterwegs. Mit wem ist sie überhaupt unterwegs? Warum ist da eigentlich nicht unsere Quoten-Luisa? Ja, genau, die ist es doch. Die Luisa ist quasi der Legal Guardian, während die in Amerika unterwegs ist. Das finde ich interessant. Die Eltern haben der Luisa die Legal Guardian-Vollmacht gegeben, während die in Amerika ist. Interessant. Die Neubauer ist sozusagen die Aufsichtsperson von der Thunberg, oder was? Genau. Ja, aber die Neubauer die ist schon über 18, ne? Ja, einfach nur ein interessantes Randdetail. Ich will das ja nicht auf die Greta so beziehen, wie gesagt, es gibt 16. Reden wir doch mal über die Raina Ivanova, die Deutsche. Ja, aber ich meine, ich weiß auch nichts über die. Ich weiß auch nur die Greta, ne? Seltsam. Ja, aber der Punkt ist halt der, wie sind die überhaupt da hingekommen? Über diese CRC-Sache sind die da hingekommen. Und die CRC ist offiziell von Ländern gesteuert, von Länderrepräsentanten. Allerdings entsenden die Länder halt die NGOs. Und jetzt könnt ihr ja mal gucken, bei welcher NGO die Luisa ist. Und mehr will ich einfach gar nicht sagen. Gehen wir zum nächsten Thema. Ja, die ist eine Grüne, das wissen wir ja im Prinzip. Ne? Ich wollte nur sagen, dass man daran sieht, dass das Desinteresse vieler Leute an politischer Arbeit auch sich darin begründet, dass man politische Arbeit nicht unbedingt damit weissetzen kann, was politischer Einfluss ist. Wenn man sieht, dass da solche Leute plötzlich nach vorne geschubst werden. Ja, der politische Einfluss. Keine Arbeit vorher leisten. Über die Interessenverbände gesteuert und über die NGOs. Ja. Ja, sicher. Aber es ist ja dann nicht nötig, in der Partei irgendwelche Plakate zu kleben oder so, dafür, dass man da plötzlich vorne steht, offensichtlich. Ja. Ne? Das Thema Kinderarbeit ist in Deutschland ich sag's jetzt einfach mal ganz pragmatisch. Das Thema Kinderarbeit ist in Deutschland nicht so ein großes Problem wie in Indien oder in China. Ja, und deswegen sind die Repräsentanten, die von Deutschland dahin geschickt werden, halt irgendwelche Leute von irgendwelchen NGOs. Ja? So. Von anderen Ländern kann man die Leute vielleicht ernst nehmen, aber wer hat denn bitte in Deutschland wirklich Plan von Kinderarbeit? Keiner. Ja, so. Jetzt könnt ihr euch eure eigenen Gedanken machen. Ja, apropos NGOs und irgendwelche überregierungsmäßigen Institutionen. Unsere Freunde hier vom Center for Intersectional Justice aus Deutschland, obwohl der Name englisch ist, aber wie ihr ja schon wisst, wenn ihr uns zuschaut, ist das ein Ding aus Deutschland. waren jetzt vergangene Woche bei der Europäischen Kommission und haben sich da auch dafür eingesetzt, dass es Funding gibt für NGOs. Und zwar nicht nur für einzelne Projekte, sondern dann long term. Ne, also Moment, das habe ich doch vorhin schon mal in dem Frauen gegen digitale Gewalt gelesen. Genau, ja, genau. In diesem Fall geht es halt um den intersektionalen Ansatz, die NGOs, die das da vertreten, und das möchte man natürlich auch haben. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass auf der Gästeliste von dieser Veranstaltung auch die Seran Artisch stand. Die hat da wohl einen Vortrag gehalten. Das würde mich aber interessieren, ja, zu welchem Thema das eigentlich war, weil es hier wohl auch irgendwie um die Diskriminierung von religiösen Minderheiten ging. Also die Seran Artisch ist ja die Dame von der Goethe-Moschee in Berlin. Und die war mir jetzt eigentlich nicht so als Verfechterin der Intersektionalität irgendwie bekannt oder als jemand, der jetzt irgendwie sagen würde, so ja, die armen Muslime sind alle diskriminiert, sondern eher als jemand, der sagen würde, die größten Probleme, die ich hier habe, sind mit anderen Muslimen, die nicht wollen, dass ich hier irgendwie die Imamin bin und so. Also ja, muss nicht unbedingt schlecht gewesen sein, diese Veranstaltung, will ich nicht sagen, aber ist auf jeden Fall, ja, nur einfach mal ein Update, dass ihr wisst, welche Menschen sich da irgendwo wo drüber unterhalten und ihren Blick da irgendwie einbringen. Weil das machen wir ja hier immer am Sonntag, dass wir euch da auf dem Laufenden halten. Halber Berlin hat seinen Cheerleader abgeschafft. Was ist das für eine Sportart? Basketball? Basketball, ne? Basketball, keine Ahnung. Basketball, glaube ich, ja. Ja, es war Basketball. Ja, auf jeden Fall hatten die wohl Cheerleader, die auch wohl schon diverse Preise gewonnen haben bei irgendwelchen Wettkämpfen. Und man hat dann hier mal wieder irgendwie gemeint, es ist nicht mehr zeitgemäß und die Frauen als attraktive Pausenfüller zu haben und deswegen müsste man das dann ändern. Und ja, es ist eigentlich mal wieder einer von diesen Sachen, wo niemand nachgefragt hat und wo man sich wahrscheinlich von erhofft, dass irgendwelche Leute, die vielleicht mal irgendwie gesagt haben, so ja, es würde uns interessieren, wenn ihr dies und das und jenes für uns ändert, den man dann irgendwie wieder hinterherläuft und die aber im Endeffekt da sowieso kein Interesse für haben für diese Sachen und auch kein Interesse entwickeln für diese Sachen. Aber Hauptsache, man hat mal wieder irgendwie was geändert, um da irgendwelche Leute da denen was Gutes zu tun, weil die ja das für das Gute sind und jetzt kriegen wir mehr Frauen und so, die wir nie kriegen, weil es sie nicht interessiert. Und gleichzeitig hat man aber den Frauen, die das da interessiert, da Cheerleader zu sein, das jetzt verboten quasi. Also die können das ja jetzt nicht mehr machen. Und hier äußert sich auch die eine davon, von den Cheerleadern und schreibt hier, wer denkt, diese Entscheidung sei zeitgemäß, hat die letzten 100 Jahre Emanzipation verpasst. Enttäuschung ist gar kein ausreichender Ausdruck für diese mehr als erbärmliche Rechtfertigung. Und da sage ich nur Hut ab, das ist genau richtig. Und ja, Hilfe, wir wurden gezwungen, unserem Sport und somit unserer Leidenschaft nachzugehen, unseren Vorbildern aus der NBA nachzueifern. Und dazu zählt auch das Kostüm, was mehr nicht ist, eine Verkleidung, die zum Sport gehört und rein gar nichts über die Menschen, die es trägt, aussagt, ja. Crit Girls, Cheerleaders, bei der Art und so weiter, ja. Ne? Und jetzt soll sich hier sogar Herr Seehofer eingemischt haben und gesagt haben, ja, dann machen wir doch einfach gemischte Tänzergruppen. Der Herr Seehofer. Der beste Idee ever. Ich glaube, ich habe letztens irgendwo bei Bento oder sowas auch einen Bericht gesehen über den ersten deutschen Cheerleader-Typen, ja. Okay, aber du wirst wohl kaum mehrere Gruppen mitgefüllt bekommen. Ja, so ein paar Homosexuelle gibt es bestimmt, die da Bock drauf haben, aber prinzipiell ja. Ja, wenn man das ordentlich macht, warum nicht? Ich hab schon leider schon ein paar Beispiele gesehen, wo man das irgendwie sehr seltsam umgesetzt hat, wo es einfach nur cringeworthy war. Ah, cringeworthy, gutes Stichwort, glaube ich, wenn ich die Überschrift lese. Warum euer Hass auf meinen, was steht da, Studiengang, eigentlich? Ja, ist ein bisschen schlecht gemacht, ne? Also die junge Frau verteidigt sich um ihren Studiengang, beziehungsweise ja, eigentlich verteidigt Fall. Sie den nicht. Die haben, das Wort, die haben das Wort Stuhlgang falsch geschrieben. Und es geht um Gender Studies für die Leute, die uns nur hören. Gender Studies, warum euer Hass auf meinen Studiengang eigentlich Angst ist. Ja, und ihr begegnet andauernd Leute, die ihre Meinung nicht zurückhalten können. Das ist auf jeden Fall ganz schlimm für sie. Und eigentlich haben die wahrscheinlich nur Angst, ja eben wie das Übliche. Ne? Entweder haben die Angst oder sie wollen Macht ausüben. Was anderes kennen die ja nicht. Ne? Das sind ja nur diese beiden Sachen. Die haben Angst vor den starken, unabhängigen Frauen, die schon vor jedem Wort. Genau, und das sind da deswegen schon zu hart ist. Aufgeben müssen. Ne? Privilegieren oder so. Aber hier, guck mal, die kriegst du ja noch gesagt. Als ich mich vor 2 Jahren für den Studiengang Gender Studies einschrieb, erzählte ich es stolz meinen Freunden und Bekannten. Gender Studies war dann die vorwiegende Reaktion. Bei den meisten folgte noch diese Pseudowissenschaft. Ohne näher auf die Gründe für diese hochwissenschaftliche Analyse einzugehen. Alle wurden für ihren ergatterten Studienplatz an der Uni gelobt. Ich musste mich rechtfertigen. Also sind die Leute noch nicht komplett gehirngewaschen. Das war die beste Meldung, die wir seit langem dabei hatten, würde ich fast sagen. Also das macht einem richtig Hoffnung. Also vor 2 Jahren, keine Ahnung. Diese Pseudowissenschaft, keine Ahnung. Ja, vielleicht haben ja das bestimmte Leute gesagt. Das kann gut sein. Aber die meisten bestimmt nicht. Vor allem, wenn das ihre Freunde waren. Und sagt man, wenn das dein Freund ist, dann sagt er nicht, ah, du bist doch behindert, dass du studierst, dass du Pseudowissenschaft. Ja, das sagen die ja nicht. Die sagen nur, dass es eine Pseudowissenschaft ist. Also sagen nicht, dass sie behindert ist, weil sie das studiert. Die wundern sich ja nur, dass sie eine Pseudowissenschaft studiert. Das kann ich gut nachvollziehen, würde ich auch sagen. Vor allen Dingen Freunde. Also Freunde lassen Freunde nicht Gender Studies studieren, würde ich da sagen. Das kann man, glaube ich, so als... Ja, genau. Freunde lassen Freunde nicht unbedingt Gender Studies studieren, aber ich würde das doch ein bisschen anders ausdrücken. Ja. Ja, sie kommt auf jeden Fall nicht auf die Idee, das Ganze mal zu erklären oder so, dann nahezulegen, wo das wissenschaftlich sein soll, sondern sie sagt einfach nur, das ist mir egal, was ihr davon haltet, irgendwann. Wir sollen so meinen. Vielleicht studiert es ja mal einer und zersetzt das System von innen. Wendet die Waffen mal gegen das eigene System. Ja, ich glaube, das hilft nicht aber so richtig. Das haben ja schon genug Leute, Gender Studies Kram, da irgendwie ein paar Vorlesungen besucht und so. Die Lauren Sazan hatte sich da, glaube ich, damals auch mal irgendwie eingeschrieben, aber nicht lange durchgehalten. Und aber sorry, wenn man auch den Artikel liest, der strotzt von merkwürdigen Formulierungen, grammatischen Fehlern. Das ist so ein typisches, ich möchte mich verteidigen, aber ich möchte mir echt nicht viel Arbeit machen und schon gar nicht irgendwie an dem Text feilen und so. Weil das ist mir. Verstehe mich allen Dreck, was du von meinem Studienfach hältst. Ja, im Endeffekt hätte sie das lieber geschrieben und das hätte alles schneller hinter sich. Das hört sich gut an. Erst im letzten Semester belegte ich einen Kurs zur juristischen Verfolgung von Hasskriminalität, in dem uns ein Staatsanwalt über seine eigenen Fälle berichtete. Ich belegte Vorlesungen über Frauen und Unterdrückungsmechanismen in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Und deswegen haben die Leute auch Angst. Das ist das Problem, was sie meinen mit der Angst. Ne? Die Leute haben Angst, die Angst davor, dass ihre ganzen Unterdrückungen und so in Zukunft nicht mehr funktionieren, wegen den schlauen Leuten von den Gender Studies, die das dann alles aufreißen und ändern und so. Und dann ist eigentlich alles in Ordnung, ja. Ihr Schlusswort ist großartig. Gender Studies ist das einzige Fach, in dem man eine Ideologie studiert, sagen mir manche. Das Gegenteil ist der Fall. Ich studiere keine Ideologie. Ich studiere, wie man Ideologien erkennt und überwindet. Einfach nur überheblich. Ja, also, wenn man nach einer bekannten Denkerin aus dieser Ecke heißt es doch, wenn man von etwas überzeugt ist, dass man nicht betroffen ist. Ja, außerdem stimmt ja schon die erste Aussage, stimmt ja schon nicht. Also ich sage nur Theologie. Oder ja, natürlich. In Geschichte wird sie sicherlich auch mit einer oder anderen Ideologie, die es in der Geschichte gegeben hat, konfrontiert werden. Und ja. Also. Ja, aber eine Ideologie wirklich studieren, da ist Theologie eigentlich wirklich die richtige Analogie. Ja. Anthologie, ja. Verdammt. Also wenn man das Ganze ernst nimmt, dann tut einem das auch wirklich so ein bisschen leid, weil der ist ja wirklich umgeben von Strohmännern im Real Life. Das muss echt hart sein. Gender Studies studieren, Queer, Feminismus, Geschichte, Uni, Frauenquote, Horrorfilme, Biologie, Literatur. Ja, passt zusammen. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Horrorfilme? Ja, sie spricht irgendwo, dass sie einen Kurs hatte, in dem sie schlechte Rollen in Horrorfilmen. Frauenrollen in Horrorfilmen. Für Leute, die an der Uni für eine Frauenquote sind, ist die Biologie ein Horrorfilm, würde ich sagen. Das ist eine Geschichte, die du erzählen kannst. Fast Literatur. Aber aus den anderen 5 Wörtern kann man nichts machen. Ja, Kinderstudie, Studierblatt Müll. Yay, Mattel bringt eine neue Barbie, der man eigentlich nicht mehr ansehen soll, ob es ein Junge oder Mädchen ist. Das kann man ja dann mal mit dem Daumen oder so den, die eine Hälfte zuhalten von den Gesichtern da. Scroll ruhig mal ein bisschen rauf, dass man das Bild vernünftig sieht. Was man nämlich dann vor allen Dingen sieht, also dass die Hüften schmaler sind und ja kein V-Körper oder sowas, wie bei einem Ken dann da ist, dann, dadurch sehen die alle ein bisschen gleichmäßig aus. Und was sie vor allen Dingen meiner Meinung nach jedenfalls aussehen, sind wie ganz normale Kinder, und das ist eigentlich auch in Ordnung, ne? Kinderpuppen. Ja, sehen aus wie Kinder. Ja, sind keine Erwachsene da. Die wollen aber Erwachsene sein, das ist ja das Seltsame irgendwie. Ja, sehen sehr kindisch aus, ne? Aber gut, da habe ich jetzt nichts gegen, wenn die nach Kinder aussehen, meine Güte. Ne? Ja, aber wenn ich das richtig sehe, haben die weiterhin geschminkte Augen, haben alle gezupfte Augenbrauen. Das ist so dieses metrosexuelle Ideal, oder was? Die sind halt schön, meine Güte. Die gibt Frage. Barbie gibt es jetzt auch in Soja. Mhm. Okay. Ja, vielleicht demnächst auch in Fortnite oder so. Ja, aber ich weiß gar nicht, war das, ich glaube, die, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, aber es ist eine besondere Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt unter dem Namen Barbie läuft. Ja, und in den normalen Barbie-Gruppen haben die ja auch verschiedene Produktreihen jetzt reingebracht. Mit verschiedenen Körpermaßen, mehr Oberweite, weniger Oberweite, mehr dickerer Bauch und sonst irgendwas. Aber ja. das ist da teilweise eher ein größerer, eine Reaktion auf andere Puppen, die auf dem Markt sind, die halt Konkurrenzen rausgebracht haben. Okay. Und Mattel hat halt gesagt, die wollen das jetzt machen, um das, was halt in den letzten Jahren passiert ist, dass halt irgendwelche Konkurrenten eine dickere Figur rausgebracht haben und dann hat das Mattel Marktanteil gekostet. Die wollen dem jetzt irgendwie vorausgreifen. Ob das erfolgreich ist, ja, werden wir sehen. Also die wollen quasi jetzt den kommenden Trend schon vorausgreifen. Das ist ja nur ein bisschen schmerzlos, das kannst du ein paar neue machen. Ne? Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Also das haben die zumindest auf den Investor-Calls so gesagt. Hm. Ja. Ja, hier haben wir nochmal eine Geschichte aus dem Reich des Trans-Irrsinns oder so. Der Brite hier im Freddie McConnell. Ja, hat sich zur Frau, hat sich zum Mann umoperieren lassen oder ist eben auf so einem Transition-Weg gerade. Und hat währenddessen aber jetzt ein Kind zur Welt gebracht und darf nicht als Vater registriert werden, sondern wird als Mutter eingetragen, auch wenn er das nicht will. Ja, das ist so. Das sind so die, wie gesagt, die Verrücktheiten aus dem Lager. Ich habe schon gefragt, wie das ist, wenn es jetzt mal zum Krisenfall kommt und wir wieder die Wehrdienst haben oder so, ob man dann auch sagen kann, oh, ich bin jetzt lieber eine Frau. Dann braucht man ja nicht, ne? Ja. Meine Großmutter hat immer gesagt, der beste Weg, nicht als Mutter eingetragen zu werden, ist, kein Kind zur Welt zu bringen. Ja, ja. Aber meine Großmutter war eine einfache Frau. Also die, das wäre natürlich genauso kurios zu sagen, dass der Vater ist, wenn er das Kind selber zur Welt gebracht hat. Ne? Das ist schon komisch. Ne? Ja, andere Leute machen eine Religion aus sowas. Ja, ich meine, jetzt auch mitten in so einer Transition, da muss man ja auch mal überlegen, das ist ja auch eine hormonelle Belastung und so, dann ein Kind zu kriegen. Ist wieder eigentlich schade. Lost in Transition wäre ein guter Titel, aber ist halt ganz auf Englisch. Ist nicht gelost, ne? Ist rausgekommen lebendig. Juhu, ah. Es gibt einen Wikimedia Research Newsletter und das Special Issue ist Gender Gap and Gender Bias Research on Wikipedia. Wenn du ein bisschen runterscrollst, ich glaube, die Dinger sind alle aufgeklappt, aber die Überschriften sagen eigentlich schon alles aus. Ich habe mir ein paar Punkte von denen angeguckt und es ist wirklich total hanebüchen, wie die das halt so rezitieren. Wie gesagt, das ist, glaube ich, aufgeklappt. Moment, ich lese mal kurz vor. Female and non-white US sociologists less likely to have Wikipedia articles than scholars of similar citation impact. Ja, also quasi, es gibt weniger Wikipedia-Seiten von Frauen, Wissenschaftlerinnen, als Wissenschaftlern, obwohl die genauso oft zitiert werden. Allerdings hängt das so ein bisschen irgendwie zusammen mit den persönlichen Informationen, die die Frauen weniger auf dem Internet stehen haben wollen. Steht da auch drin, aber gut. Ne? Dann Mapping and Reaching. Verzeihung? Ja, waren nur Soziologen, aber das hast du noch, glaube ich, vorgelesen. Ja, ja, genau, Soziologen. Mapping and Bridging the Gender Gap, an Ethnographic Study of Indian Wikipedians and their Motivations to Contribute. Ja, und da gehen die so ein bisschen aufs Kastensystem ein und da geht es eigentlich irgendwie, keine Ahnung, ich habe es überhaupt nicht verstanden, worauf die hinaus wollen. Dann Investigating the Gender Pronoun Gap in Wikipedia. Auch wieder alles, was wir kennen. So, und dann habe ich aufgehört, mir das durchzulesen. Ihr könnt euch das selber noch so ein bisschen durchlesen. Aber der letzte Punkt, den fand ich dann doch interessant. Und zwar, das war Striking Result. No bias against contributions by female editors in quality assessment. Und zwar haben die da einen Test gemacht, ob halt, wenn weibliche Leute einen Beitrag bei Wikipedia schreiben, gegenüber männlichen Leuten, und da haben die extra Sockpuppet-Accounts für gemacht, die halt, wo eindeutig zuordnenbar ist, dass es irgendwie maskuliner oder eine feminine Person ist. Und da haben die gefunden, oh Gott, da gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Den Leuten ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau schreibt. Es geht um den Content. Das fand ich die einzige wirkliche Erkenntnis. Aber gut, vielleicht die anderen, ich habe mir halt nur ein paar Punkte davon durchgeguckt und das war halt alles sehr hanebüchen, wie üblich. Aber der letzte Punkt, aha, den Leuten ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau schreibt, es geht um den Inhalt. Ja, ich sehe ich ähnlich. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch bei Wikipedia ist, aber ich gucke mir Wikipedia an und dann gucke ich nicht, wer das geschrieben hat, sondern ich lese mir das durch. Wer das editiert hat oder sonst irgendwas. Also bitte. Strukturell unterdrückt das trotzdem die Frauenpreis. Weil du machst sie dadurch unsichtbar. Ja, da hast du recht. Ja, apropos Frauen und Männer und so. Das ist hier die Dame von der FDP, die Katrin Helling-Pla heißt sie, glaube ich. Und die hat sich ja so ein bisschen mit dem Wechselmodell beschäftigt. Das war ja bei der FDP auch Wahlkampfthema zum Bundestag. Und das hatten sie ja dann auch eingebracht. Und das ist jetzt durch den Rechtsausschuss gelaufen. Und der hat halt eben gesagt, nee, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und hat das wohl, wie die Dame hier sagt, abgelehnt, auch mit Berufung darauf, dass angeblich den Vätern nur darum gehen würde, dass sie keinen Unterhalt bezahlen brauchen, wenn es dieses Wechselmodell gibt und sie sich dann halt auch mit ihren Kindern, ihre Kinder damit erziehen können und deswegen nicht mehr diese Trennung von wegen die Mutter erzieht und der Vater bezahlt, dann standardmäßig ist, sondern halt eben diese gemeinsame Erziehung dann mit dem Wechselmodell, was ja auch Doppelresidenz heißt, also dass quasi die Kinder dann abwechselnd bei den beiden Elternteilen dann leben. Und ja, das ist natürlich, wie sie hier auch sagt, ein Schlag ins Gesicht der Väter. Das ist eigentlich eine Frechheit, würde ich mal sagen, das irgendwie so zu behaupten, dass sie ja nur irgendwie Geld sparen wollen und das weiter zu zementieren. Und das sind die Progressiven, so, ne? Die Leute irgendwie für die Geschlechtergerechtigkeit und diesen ganzen Kram. Aber wenn es darum geht, irgendwie wer die Kinder erzieht, da haben sie es dann doch lieber wie in 50er Jahren. Naja, du darfst aber nicht vergessen, wenn man bei Väter das V wegnimmt und ein T hinmacht. Ja. Ich frage mich gerade irgendwie, Wer ist denn privilegierter im Progressive Stack? Eine alleinerziehende Mutter oder eine geschiedene Frau, die nicht das Sorgerecht bekommen hat? Hm. Kommt drauf an, wer von denen schwarz ist, lesbisch, einen Rollstuhl fährt und so weiter. Das sagen wir mal sein. Bei sonstiger Gender-Gaga-Gleichheit. Die Details beachten. Genau. So Gleichmacher, das ist ganz, ganz problematisch. Das ist okay, die Gleichmacherei, lassen wir das. Ja, das hier ist, glaube ich, von den Grünen, ne? Hat irgendjemand bei den Grünen ja auch einen Geistesblitz gehabt oder so und dann plötzlich gedacht, ich stelle mal einen Antrag für Wechselmodelle. Das ganz normale Wechselmodell, hier sind auch die ganzen Gründe nochmal gelistet, warum das gut ist und warum man sich dem nicht entgegenstellen kann und so weiter, dass das Gesetz zurzeit irgendwie das Residenzmodell im Prinzip vorschreiben würde und dergleichen. Und ja, ich weiß nicht genau, wie weit der Antrag jetzt ist. Der ist, glaube ich, noch nicht durchgegangen, weil dann irgendwie 30 Leute unterschreiben müssen oder so. Bisher waren es nur 18 oder sowas. Müssen wir mal gucken nach dem aktuellen Dings. Aber eigentlich ist das auch bei Grünen klar, beziehungsweise zumindest irgendwie nicht unumstritten. Und da spricht jemand ganz schön Tacheles. Ich weiß nicht genau, auf welcher Ebene das hier passiert ist, dieser Antrag. Ja, aber da steht ja auch das Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft Familie, Kinder und Jugend fordert, das Wechselmodell zu ermöglichen. Scheint doch eigentlich Konsens dann zu sein in der Partei. Möglich ist es ja. Ich kann das auch anordnen oder so. Das ist ja gar nicht das Problem sozusagen, sondern dass im Gesetz auch steht, dass ja sozusagen das Residenzmodell Vorzug hat. Ne? Ja. Ja. Das wird ja so beschrieben, den Gesetzestext dazu kann ich so auch nicht, weiß ich nicht. Genau gucken, ob das so stimmt, aber ich denke mal, warum sollte der hier was Falsches schreiben? Ne? Man sieht ja auch am Ergebnis, dass das irgendwie so ist. Also die Kinder kommen ja alle zu ihren Müttern. So. Nee, Kumpel von mir hat letztens... Ja, viele. Ja, kommt vor. Je nachdem, wo man ist und was das für ein Gericht ist und ob die vielleicht mal was anders machen wollen oder so, oder ob die Frau sich vielleicht auch besonders schlimm benommen hat. Keine Ahnung, aber statt irgendwas zu verbessern, wollen sie dann lieber die Richter schulen. Ne? Ja, das war so mein Quintessenz aus diesem Artikel. Die Richter haben alle angeblich keine Ahnung, weil es im Studium keine Rolle spielt und weil die sich auch nicht dafür interessieren und ja nach Standard entscheiden, wie andere Richter auch entschieden haben. Das wird ja auch gerne gemacht, ne? Dass man eben vorhandene Urteile nimmt und die dann eben selbst verwurstet, weil das ein bisschen weniger Arbeit ist und so weiter. Alle, die auf dem Urteil bestehen, die nerven ja nur förmlich. auf jeden Fall ist es schon tatsächlich so, dass vielleicht auch ein bisschen Bedarf herrscht, aber es herrscht natürlich mehr Bedarf danach, die Gesetze irgendwie anzupassen und vernünftig zu machen. Und ich finde mittlerweile auch dieser Ausschluss der Öffentlichkeit aus den Familiengerichten ein bisschen problematisch. Also es gibt zwar irgendwie so Verfahrensbegleiter oder sowas, aber dass das so, ja, dass sie so unter Ausschluss der Öffentlichkeit agieren, finde ich auch echt ein bisschen krass. Ja, ich denke aber, Sorgerechtsstreit ist unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil es halt um Minderjährige geht. Ja, es geht um private Sachen oder so. Das verstehe ich dann im Prinzip auch schon. Nur, es muss ja in irgendeiner Weise sichergestellt werden, dass da keine Scheiße passiert, dass da nicht irgendwie unrechtmäßig gehandelt wird und so weiter. Und Anwälte, ja, die verdienen da auch gut Geld dran, ne? Inwieweit die da teilweise Öl ins Feuer gießen und so weiter, da kann man wahrscheinlich nur Glück und Pech haben, ne? Aber das ist natürlich ein anderes Thema, schon klar. Ne? Ich finde nur, dass eben die Gesetze hätten eher angepasst werden müssen, anstatt dass man Richter schult. Ne? Und unter dem würde mich jetzt überhaupt nicht wundern, wenn ich da unten praktisch wieder das von digitaler Gewalt gegen Frauen finden würde. Deswegen, ja, so ungefähr, da ist dann vielleicht auch noch wirklich was für eine Schulung. Dann schulen lassen bei den unabhängigen Beratungsstellen. Ja, mal die neuesten Gewaltzahlen bekannt geben bei den Richtern oder so, kann natürlich auch sein. Nachhaltige Finanzierung, bla bla bla. Mhm. Ja, kann sein. Ja. Hast du noch was Bestimmtes, Chris? Naja, jetzt habt ihr ja gerade hier so einiges um euch geworfen und das würde ich jetzt doch nicht einfach da so reinlesen wollen in diese ganze Geschichte. Deswegen muss ich jetzt hier doch noch ein bisschen reinscrollen jetzt in diese Geschichte. Erleuchte uns, wenn du... Naja, ich hab's nicht gelesen, das Ding. Das ist ja gerade das Problem. Ah, okay. Ja, aber das ist ja der Gag an der Sendung, dass wir das vorher nicht gegenseitig lesen. Für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Ja, die Richter verlassen sich halt hauptsächlich auf die Gutachten. Von Sachverständigen, das ist das Problem. Also, dass sie. Ja, aber was willst du denn anders machen? Willst du die Richter in der Familie für 2 Wochen einquartieren? Oder die brauchen ja, also du kannst ja nicht, die sind ja nur da, um am Ende zu sagen, so sehen die Fakten aus und nach Rechtslage und nach dem, was so passiert. Im Jugendbereich wird es halt so entschieden. Stärkere Beteiligung betroffener Kinder im Verfahren, okay. Aber da bin ich auch wieder. Ich hab jetzt schon ein paar Sachen gesehen in meinem direkten Umkreis und wie Kinder manipuliert werden. Und oh. Ja, es ist alles nicht. Diese ganze Sache mit dem Patchwork-Familien halte ich halt aus persönlichen Gründen für völligen Blödsinn. Pakt für den Rechtsstaat. Ja, Pakt für den Rechtsstaat. Ja, weiß man nicht so ganz genau, was jetzt damit gemeint ist, ne? Sieht man nicht so richtig, ne? Ja. Ja, möglicherweise ist das auch noch offen. Aber. Ja, das ist halt also ein bisschen die Frage. Ich habe zum Beispiel letztes Mal von der Richterin gehört, dass sie sich da jetzt irgendwie mit Steuerrecht plötzlich beschäftigen muss, wo sie sonst auch keine Ahnung von hat und so. Weil solche Sachen scheint schon zu geben, ne? Besonders in irgendwelchen Landkreisen, wo jetzt nicht so viel, so viel Personal da ist und so an den Gerichten. Teilweise sind die da ja ganz schön unterbesetzt. Und da müssen halt Leute, die normalerweise jetzt nicht in ihrem Fachgebiet da sind, dann solche Sachen auch entscheiden. Aber Steuerrecht ist natürlich auch eine super komplizierte Angelegenheit. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Familienrecht ist. Kommt jedes Jahr 1000 Änderungen raus. Ist ungefähr so dick wie ein Buch. Jährliche Steuerrechtsänderung. Ja, und also Familienrecht ist sicherlich auch nicht ohne. Und wie Sie ja schon schreiben, diese ganzen psychologischen Geschichten. Ja, also zum Beispiel sowas halt irgendwie zu merken, wenn die Kinder da irgendwie manipuliert werden oder so, das kann sicherlich auch nicht jeder, aber ich bezweifle es auch, dass das irgendwie Sinn und Zweck dann von dieser Fortbildung sein wird. Ja, ja das ohne Sachverständige werden die nicht auskommen, das denke ich auch. Ist auch in Ordnung, das stimmt ja im Prinzip, ne? Aber es ist ja zum Beispiel so, dass die Richter auch die Sachverständigen bestimmen, vielleicht müsste man das mal ändern, dass sie entweder vom Jugendamt bestimmt werden oder dass man sich einen aussuchen kann oder sowas. Ja, und es werden von, glaube ich, 800.000 geborenen Kindern im Jahr immerhin 50.000 ohne die Angabe des Vaters geboren. Das fand ich eine ganze Menge. Ja, die Frauen sollen zwar mithelfen, den Vater ausfindig zu machen, behaupten aber eben, dass sich trennen häufig, ebenso häufig, wie es hier steht, 50.000 Mal im Jahr. Und das ist eine Zahl, die auch relativ fest ist, wie die Geburtenzahlen auch, so 800.000 Geburten. 50.000 unbekannte Väter hier. 50.000 Kinder mit dem Knacks. 50.000 Kinder, die später Therapeuten gutes Geld bringen. Macht er gut, Deutscher. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und es ist jetzt im Text auch nicht unbedingt davon die Rede, dass also wer da schuld dran ist oder so. Das wird einfach von den Frauen, die haben ja immer die Kinder dann, wenn sie geboren werden, keine Angaben dazu gemacht. Ne? Überhaupt keine Angaben. Keine Ahnung, wer das war. Von dem 12 aus dem Fußballteam. Na, Mamon. Du bist im nächsten Slutwalk, wenn du so weitermachst. Oh ja. Ja, in der Schweiz hat jetzt ein Richter entschieden, dass der Junge, der zwischen den geschiedenen Eltern hin und her gereicht wurde und mit dem die Mutter im Urlaub mal eben so eine Beschneidungsorgie abziehen wollte, dass er das jetzt selbst entscheiden soll, wenn er alt genug ist. Ich glaube, religionsmündig ist man mit 14 oder so. Also könnte er das dann entscheiden und bis dahin soll das nicht passieren. Das hat das Gericht in der Schweiz entschieden, in Zürich, das Obergericht. Ich weiß nicht, so ein Fall, wie der in Deutschland wohl ausgehen würde, aber ich finde es schon mal zumindest ein Indiz dafür, dass das, wie es bei uns ist, irgendwie nicht in Ordnung ist. Ne? Also es sollte mal wieder was vor Gericht landen oder so, passiert irgendwie nicht, verstehst du? Aber Mammon, der Schweizer ist etwas langsamer als der Deutsche und deswegen fängt bei uns das erst mit 16 an, die Selbstbestimmung. Achso, okay, ja. Ja, nun macht er ja auch nicht so einen großen Unterschied, ne? Also, dass einfach das Recht das selber zu entscheiden, das ist ja schon mal ganz okay, ne? Auch wenn er dann vielleicht zu jung ist oder so. Also in Deutschland ist Religionsmündigkeit mit 14. In der Schweiz ist es mit 16. Ich habe 6 dran auch geschaut. Okay. Ja, ich erinnere das an so einen Fall von so einem Typen, der hat beschrieben, dass seine Frau das, glaube ich, auch machen wollte, war getrennt von einer türkischen Frau und dann hat er dagegen klagen wollen und durfte nicht klagen dagegen. Er wurde vor das Verfassungsgericht damit und durfte nicht klagen, weil er nicht selbst betroffen wäre. Wie ist das denn jetzt dann aber, wie wir eben ja schon gesagt haben, haben Urteile so eine Art setzenden Status, ne, sind ein Präzedenzfall. Müsste man dann nicht allen minderjährigen Muslimen in der Schweiz zugestehen, das erst mit 16 zu entscheiden und de facto halt eine Beschneidung davor verbieten? Ja gut, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie die das da definieren, weil in Deutschland haben wir zugestehen wahrscheinlich schon, verbieten nicht unbedingt. Ne? In Deutschland haben wir ja diese wunderbare Sache, dass sie da ja das extra sich ins bürgerliche Gesetzbuch reingeschrieben haben. In Deutschland ist das für das Kindeswohl förderlich. Ja genau, weil das nämlich quasi die religiöse Identität und das können ja dann die Eltern quasi entscheiden, die religiöse Identität stellvertretend für die Kinder, weil die ja auch quasi die die Religionszugehörigkeit halt vor dem 14. Lebensjahr ja auch festlegen für die Kinder, wo sie sich nicht gegen wehren können. Und deswegen gehört das ja mit dazu und deswegen ist das in Deutschland halt eben auch alles prima. Und das wäre natürlich schön, wenn man das so lesen könnte, dass das dann generell nicht mehr möglich ist. Aber ich denke mal, das würde in diesem Fall wahrscheinlich nur daran liegen, weil sie da in dem Punkt halt zerstritten sind und die dann halt sagen, so dann ist das halt nicht einfach genau festgelegt, dann muss das Kind das ist halt einfach schauen. Gar nicht so schlecht, wenn das Thema einfach ein bisschen mal in der Runde wieder ist. Oder ein echt salomonisches Urteil wäre eigentlich auch nur gewesen, wenn sie den Sohn in der Mitte durchgehauen hätten und jeder die Hälfte hätte behalten dürfen. Die Mutter hätte die Hälfte dann beschneiden können. Ja, auch wieder wahr, ja. Ja, aber ich finde das auch lustig, auch so im Zusammenhang mit dieser ganzen Trans-Diskussion und wie, da kann es dann manchen Leuten die Kinder auch nicht jung genug sein, bevor sie sich da irgendwie dafür entscheiden. Und wenn man dann echt mal überlegt, ne, dass du quasi mit dieser Definition, dass die Eltern diese Religionszugehörigkeit dann irgendwie festlegen, weil das ja dann quasi sozusagen sich nicht mehr ändert, dass dann quasi die Religionszugehörigkeit als weniger willkürlich gesehen wird als die Geschlechtsidentifikation, wenn man das so auslegt. Eine Stärke des Glaubens auch was macht, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber ich meine, per Recht quasi, dass es halt eben nach der Rechtsauffassung so ist, dann, also es ist ja jetzt nicht so, aber wenn sie jetzt diese Trans-Sache auch irgendwie mit 14 oder früher irgendwie machen würden, dann würden sie ja quasi damit sagen, dass halt eben die Religionszugehörigkeit weniger willkürlich ist als die Geschlechtszugehörigkeit. Also für welches Geschlecht du, das kannst du mehr festlegen, als zu welcher Religion du gehörst. Und das ist ja mal Verrücktheit hoch 300, also. Ja, in Nigeria ist wieder so ein Vorfall gewesen. Und zwar in einer Koranschule muss es gewesen sein, genau. Und da haben sie ein paar hundert Jungs festgehalten. Ich weiß gar nicht, warum unbedingt. Also als Lehrauftrag kann es eigentlich nur gewesen sein. War es vielleicht aber doch von den Eltern, weiß ich nicht genau. Die haben da auf jeden Fall gelebt und sind da teilweise angekettet worden. Da gab es irgendwie Gewaltzimmer, so Folterzimmer und so ein Zeug, 300 Jungs, ja. Und die sind jetzt dann auf Hinweis von irgendwelchen Nachbarn oder so, sind die dann jetzt befreit worden von der Polizei. Gott sei Dank, ne? 300 Jungs. Und vielleicht ist mir das besonders aufgefallen, weil hier tatsächlich von Jungs geredet wird, ne? Bisher hatten wir ja bei den Vorfällen aus Nigeria immer die Sprache, dass es um Kinder geht, wenn es überhaupt gemeldet wurde. Und dann ging es dann plötzlich um die Mädchen, die von Boko Haram entführt wurden. Und dann gab es halt diesen riesen Aufstand. Und eben auch die Beschwerde darüber, dass über die Vorfälle mit den Jungs vorher nicht berichtet wurde und auch nicht adäquat. Und das würde ich sagen, ist dann jetzt mal adäquat, ne? Dann berichten sie mal. Naja, gut, das ist aber ein einziger Grund, nämlich dass Mädchen in Nigeria nicht in die Koranschule gehen dürfen. Ja, das kann ja sein, aber sie haben jetzt auch nicht irgendwie von Kindern in im Titel geredet oder so. Ja, naja, wenn wir dafür schon irgendwie... Ja, da gebe ich schon einen Pluspunkt für. Echt? Ja, ist soweit, finde ich. Ja, und ich meine halt, in der Koranschule, das finde ich jetzt gar nicht so abwegig. Man hat ja oft so religiös angehauchte Sachen gehabt, die sich dann zum Wahnsinn für alle Beteiligten entwickelt haben. Ob jetzt Waco, Jonestown oder sonst irgendwas. Also so eine fanatische Religion ist, wie Chris vorhin schon, allen Trinkern die Gewalt irgendwie anheimgestellt. Ja, sah das aber eher so aus, als wenn sich da irgendwie, also wenn die Koranschule bezahlt wird und dass sich die Chefs da irgendwie das abzweigen und die Leute da vergammeln lassen, ne? Ja, da aber ist einige billiger Helfer eben. Ne? Naja, war das bei Bhagwan oder hier Jonestown anders? Nö. Ja, das weiß ich nicht genau, ja. Das ist, da haben sich auch immer ein paar Leute wie bekloppt bereichert, während die anderen zugrunde gegangen sind. Ich meine, Waco, okay, da vielleicht nicht, aber es ist ja immer, nimm die Wiedertäufer, die in Münster für eine ganze Zeit lang die Macht übernommen haben. Es gibt immer Exzess, wenn Religiöse irgendwie solche kleinen Zirkel bilden. Und ich denke, das ist auch da passiert. Allah findet es gut, was wir machen, sagt unser Chef, und wir machen das mal. Wahrscheinlich haben die da sogar angereichertes Koran produziert. Das ist waffenfähig, muss man vorsichtig sein. Ja, also die Dokumentation konnte ich mir noch nicht ganz anschauen, hat aber einen ganz guten Eindruck gemacht. Allerdings muss man eine Sache im Hinterkopf haben. Wenn es um die Moslembruderschaft geht und nur über Katar gesprochen wird, dann wird sehr viel ausgelassen. Ich hatte ja schon auf Ägypten hingewiesen. Und die Moslembruderschaft ist nicht nur in Ägypten aktiv. Aber das ist die schlimmste Form der Lüge. Ich muss mir die Dokumentation noch zu Ende angucken, vielleicht geht sie noch weiter drauf ein. Der Regisseur, der Straßburger, der die Dokumentation gemacht hat, liefert normalerweise ordentliche Arbeit ab. Das ist auch eine Zuschauereinsendung gewesen. Ich kann nur allen Zuschauern, Zuhörern sagen, sendet uns gute Sachen ein, so wie sowas. Das ist immer sehr gerne gesehen. Und ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass weiterhin der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Katar sehr stark ist. Ja, deswegen gehen bei mir direkt die Alarmleuchten an, wenn über die Moslembruderschaft geredet wird und nur über Katar. Da muss ich direkt an Saudi-Arabien denken. Warum auch immer. Vielleicht, weil die gerade dieses Ding bauen, um quasi Katar komplett abzuschneiden. Da hatte ich auch mal drüber geredet. Die bauen jetzt einen künstlichen Meerkanal. Und Katar sind super. Naja. Ich muss sie mir zu Ende anschauen. Ja, und ich erinnere mich nochmal an diese Sache, die damals überhaupt gar keine Kreise gezogen hat, aber im internationalen Bereich ganz extrem besprochen wurde. Nämlich als die Flüchtlingskrise in Deutschland losging, haben die gnädigen Saudis uns hier das Angebot gemacht, dass sie uns sofort irgendwie 1000 neue Moscheen bauen in Deutschland. Und das war überhaupt nicht Thema in der deutschen Presse, aber in der internationalen Presse sehr wohl. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, und so wie die Daten jetzt aussehen, ist Erdogan ja dabei, die stetig und langsam zwar, aber endgültig zu füllen, diese Moscheen. Was da in Griechenland im Moment abgeht, wie viele Leute da über dieses kurze Stück Meer rudern und sich jeden Tag neu anmelden, wo ich auch so wenig drüber lese und wenig mitkriege irgendwie. Eindhoven University, Shaman to explain discriminatory women-only jobs policy. Ja, die haben ja bekannt gegeben, es ging ja auch durch die Presse, ich weiß nicht, glaube ich, wir hatten das auch hier, dass die TU Eindhoven nur noch Frauen als Professorinnen einstellen will. Und überhaupt keine Männer mehr sich bewerben brauchen. Und da wird jetzt von, ich weiß gar nicht, wer das jetzt beantragt hat, ich glaube, das ist ein höheres Gericht da oder so eine Stelle für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung in Holland auf jeden Fall. Die haben jetzt mal gefragt, was das denn soll, da so diskriminierend die Jobs auszuschreiben, und die müssen sich jetzt da rechtfertigen. Das ist jetzt nur die Bekanntgabe, dass das passiert ist, dass man die ja sozusagen da mal zitiert hat, dass man einen Termin vereinbart hat, und was dann daraus wird, das müssen wir sehen, ne? Aber dachte ich mir, ist nicht uninteressant, weil das wurde ja doch überall gelobt, und der Obermotz da von der Uni, der ist auch rumgereicht worden zuletzt über Spiegel und so weiter und konnte da seine Meinung zum Besten geben, die dann eben immer daraus bestand, dass das eine tolle Sache wäre, da die Frauen, nur noch Frauen einzustellen jetzt in Zukunft, und der hat das auch verteidigt und so mit irgendwelchen Gesetzen. Ja, kann er das dann mal machen vor diesem Ausschuss, wird man sehen, was immer rauskommt. Ne? Kein Kulturmarxismus in meiner Stadt. Nee. Nee. Nicht so weiteres, ne? Nicht ohne das mal zu prüfen. Ja. Eindhoven hat übrigens ein wunderbares Baudenkmal. Da gibt es ein UFO, das sie in die Stadt gestellt haben, aus Beton und Stahl. Da war mal ein Museum drin. Das ist ziemlich coole Location. Hier in der Ecke gibt es auch ein UFO-Ei von dem Colani. Nee, aber das ist richtig groß. Wie gesagt, da war ein Museum drin. Also das ist richtig riesige Untertasse. Ja, hier. Eine Schwäbin ist mir oft fremder als ein in Berlin geborener Türke, sagt Alan Posner von der Welt. Und erzählt uns, dass unser Patriotismus in Deutschland konstruiert ist und deswegen schlecht. Der ist nicht natürlich. Ab und zu bin ich gerne in Hamburg, München, Köln oder Dresden, auch in Wien und Venedig, New York oder Jerusalem. Ah ja, du bist also einer von den Fridays for Future-Jungs, Alan. Hm? Aber auch in meiner Geburtsstadt, außer in meiner Geburtsstadt London, empfinde ich in anderen Städten kein Zugehörigkeitsgefühl. Die Menschen sind mir sympathisch, aber doch fremd. Ich bin fremd. Selbst überzeugten Kosmopoliten dürfte es ähnlich gehen. Es ist ja nicht so lange her, da die meisten Menschen selten mehr von der Welt sahen als das Nachbardorf und so weiter und so fort. Und dann geht es darum, wie es halt mit Brandenburg und Berlin ist und dass es doch eher so einen lokalen Patriotismus gibt. Und das macht den deutschen Patriotismus oder den nationalen deutschen Patriotismus natürlich schwierig. Die Nationalhymnen sind darum meistens Hochlieder auf abstrakte Dinge. Einigkeit und Recht und Freiheit feiert die deutsche Hymne. Andere Hymnen feiern Berge, Flüsse, Fleiß, Heimatliebe, den edlen Tod fürs Vaterland. Die Franzosen grölen blutrünstige Bürgerkriegsparolen. Die Briten wünschen der Queen alles Gute. Zu Unrecht also beklagen einige deutsche Intellektuelle einen angeblich unnatürlichen Mangel an Patriotismus bei den Deutschen. Dieser sei eine Folge, so behaupten sie, der Kontaminierung alles Nationalen durch Hitler, Ergebnis der Niederlage und antinationalen Re-Education durch die Westalliierten. Bei denen Großbritannien, Frankreich, den USA sei es um den Patriotismus viel besser bestellt. Und dann sagt er uns, nee, das England zerfällt gerade, Amerika hat Trump, das ist alles gar nicht so gut da. Und deswegen ist dieser nationale Patriotismus auch nicht so. Oft wird auf den fröhlichen Patriotismus bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland verwiesen. Schließlich ist Fußball, wie George Orwell sagte, kriege ich eigentlich irgendwann Punkte? Drittes Mal heute. Krieg minus das Schießen. Aber wie lange hielt der vor? Nicht einmal bis zur WM 2018, wo alles wie ein müder Aufguss erschien, die Fahnen am Auto, das Public Viewing, die Begeisterung. Die Depressionen nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft dauerten kaum länger als der Kater am nächsten Morgen. Der Patriotismus muss also gelernt sein, in Deutschland nicht anders als anderswo. Man kommt ja nicht als Patriot zur Welt. Ihn richtig lernen heißt aber ihn als Brücke feiern, nicht als Mauer. Ja, flieg du noch ein bisschen in der Gegend rum, alter weißer Mann. Der Jet-Sitter. Der wollte erstmal nur angeben. Ich bin immer da, da, da, hier, da, der P. Diddy und ich sind so. Ja, kommen wir nochmal zu den Finanzthemen. Letzte Woche habe ich ja sehr langweilig über das Sonderziehungsrechtssystem geredet und darüber, dass da Frameworks erstellt werden, um quasi das Weltfinanzsystem neu zu ordnen. Und jetzt hat es eine Pressemitteilung von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich gegeben, dass quasi die genau an so einem Framework auch arbeiten, wie es auch andere Leute tun. Und unter Einbeziehung des Network for Greening the Financial System. Wenn du bitte einmal auf Seite 10 runterscrollst, da ist eine Übersicht von allen Institutionen, die diesem Freiwilligen, die bezeichnen sich selber als eine Voluntary Coalition of the Willing. Ja, alleine, dass sie diesen Begriff benutzen, ist frappierend. Und ich muss sagen... Geht es schon wieder gegen den Irak? Oder? Nee, also wir sehen hier einige Akteure, vor allem, das sind halt die Akteure, die, ich habe ja über verschiedene Geldzirkulationskreisläufe geredet und das sind hier wirklich die internationalen Player. Hier sehen wir die Bank for International Settlements beispielsweise, Ja, die Weltbank ist dabei, die Deutsche Bundesbank ist dabei und die Zentralbanken von verschiedenen Ländern. Die Europäische Zentralbank natürlich, der internationale Ausgleichsfonds, die Bank ich kann die ganzen alle nicht vorlesen. Aber der Punkt ist der, das sind im Endeffekt alle Zentralbanken und alle großen Player der Finanzwelt. Die haben sich jetzt zu dieser freiwilligen Coalition of the Willing zusammengeschlossen und also wenn man sich dieses Ding durchguckt, da kriegt man wirklich Kopfschmerzen. Ich kann es wirklich nicht anders sagen. Es geht um fast genau das, was ich gesagt habe. Leider, ja, ich mag es gar nicht sagen, aber es geht hier um supporting the development of a taxonomy of economic activities, beispielsweise. Das heißt, alle wirtschaftlichen alle industriellen Prozesse, ja, alle wirtschaftlichen Prozesse von Unternehmen sollen quasi neu gemessen werden unter diesem neuen grünen Framework. Und der ganze Grund ist, dass halt gesagt wird, der Klimawandel ist halt so ein großes Ereignis, dass es natürlich auch Auswirkungen auf den Finanzmarkt haben wird. Und die Auswirkungen sind allerdings nicht messbar. Und also wie gesagt, für ein finanzielles Policy Paper kriegt man das nur, das liest sich voller Kopfschmerz. Ich will einfach nur ein Zitat vorlesen, weil ich könnte hier alles vorlesen von. Irreversibility. The impact of climate change is determined by the concentration of greenhouse gas emissions in the atmosphere, and there is currently no major technology to reverse the process. Above a certain threshold, scientists have shown with high degree of confidence that climate change will have irreversible consequences on our planet, though uncertainty remains about the exact severity and time horizon. So, das hört sich jetzt relativ normal an, aber für ein finanzielles Policy Paper ist das unglaublich. Unglaublich, weil es ist einfach vage. Ja, es ist einfach total vage. Und Entschuldigung, das ist so ein kleines Steckenpferd von mir, muss ich wirklich jetzt sagen. Ich merke auch gerade, ich reg mich ein bisschen zu sehr auf, aber das ist schon wirklich ein absoluter Klopper, dieses Paper. Und im Endeffekt, Moment, wo waren noch die drei Hauptpunkte, die die hier nochmal bearbeiten wollen? Verzeihung, ich muss gerade ruhig durchscrollen selber. Ich glaube, ich auf Seite 12. Und zwar einerseits drei Hauptgruppen werden jetzt von der NGFS etabliert. Und die NGFS, die rekrutiert sich quasi aus den Gruppierungen, die ihr gerade gesehen habt. Also die Top-Finanzgesellschaften weltweit. Ja, und es geht um Supervising of Climate and Environmental Risks. Ja, und da das macht die Bank of China, der Chairman, der hat da den Hut auf für. Analyzing the Microfinancial Impact of Climate Change. Das macht die Bank of England, also quasi der Markani, der genau das vorgeschlagen hat auch. Scaling up Green Finance. Das ist das Framework für die Refinanzierungsmittel von Bonds, die gewisse Green Finance-Richtlinien erfüllen müssen, die dann als Refinanzierungsmittel einlagenfähig bei Zentralbanken gehandelt werden können. Ja, das macht die Deutsche Bundesbank. Der Punkt des Ganzen ist, dass letzte Woche hatte ich so ein paar Vermutungen, in welche Richtung es geht, und tatsächlich ist es so, dass es alles schon viel weiter ist, als ich dachte. Ich bin selber schockiert, wo ich das hier gelesen habe. Ja, weil ich habe von dem NGFS vorher noch nie irgendwas gehört, aber das ist wirklich ernst zu nehmen. Und im Endeffekt, die Leute stehen mit dem Rücken zur Wand, mit dem Negativzinssystem. Amerika lässt sich nicht auf dieses Negativzinssystem ein. Ja, die lehnen diesen Approach von der Modern Monetary Theory ab. Die Modern Monetary Theory sagt, es ist egal, wie viel Geld man druckt, weil wir sind auf einer wirtschaftlichen Basis, die alle Schocks aushalten kann, quasi. das ist ja auch das, was quasi der Green New Deal von Ocasio-Cortez, der sagt ja auch quasi genau das Gleiche. So eine mutige Aussage. Ja. Bitte? Eine mutige Aussage, finde ich. So, wir sind. Ja, also das ist eine valide wirtschaftswissenschaftliche Theorie und ja. Ne, es gibt halt da verschiedene Denkschulen, ne? Und ja, Verzeihung, dass ich so ein bisschen konsterniert wirke, aber diese Sache, die hat mich wirklich im Markt getroffen. Ja. Betrug bei Emissionshandel, oh Gott, wer hätte es gedacht. Führende Köpfe in Frankfurt verhaftet. Umsatzsteuer hinterzogen. Jo, habe ich nicht geschafft, den Artikel zu lesen, aber ich meine, der Titel sagt ja eigentlich alles, ne? Was ist er denn überhaupt? Zwei mutmaßlich führende Köpfe eines Steuerbetrugsrings haben sich der Frankfurter Polizei gestellt, okay. Nach jahrelanger Fahndung haben Ermittler in Frankfurt die beiden mutmaßlichen Köpfe. So. Die Polizei ist gut dabei. Gestern habe ich was im Fernsehen gesehen darüber, dass sie eine Serverfarm von einem Darknet-Anbieter. Das kommt gleich noch. Oh, okay. Ja, das müssen nur so eine Art Cum-Ex-Geschäfte gewesen sein, ne? Sich mehrfach die Umsatzsteuer erstatten lassen, das war ja sowas. Nee, da ging es um Emissionsbetrug. Betrug mit Emissionszertifikaten. Kannst du auch Umsatzsteuer zurückkriegen. Aber das ist dann kein Cum-Ex. Cum-Ex ist doch ein Aktiengeschäft, das hat nichts mit Emission. Also. Okay, ihr habt das jetzt so verglichen, ja. Okay. 500 Wissenschaftler erklären, es gibt keinen Klimanotfall. They stole my childhood. Einer der Unterzeichner ist der ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Fahrenhold. Ja, die haben einen offenen Brief geschrieben, 500 Leute. Die European Climate Declaration. Ja, genau. Die Erwärmung verläuft langsamer. Das sind so ihre Fakten oder ihre Aussagen. Welche Faktoren sorgen für eine Erwärmung? Geologische Archiv verdeutlicht, dass sich das Erdklima seit Bestehen des Planeten mit natürlichen Kälte- und Wärmephasen verändert hat. Ja, die kleine Eiszeit etwa endete erst 1850, heißt es. Deswegen sei es nicht verwunderlich, dass wir jetzt eine Phase der Erwärmung erleben. Das sind so die üblichen Argumente. Herrschende Klimapolitik stützt sich auf qualitativ ungenügende Modelle. CO2 ist eine pflanzliche Nahrung, die eine der Grundlagen in allen Lebens auf der Erde ist. Globale Erwärmung hat auf der Erde die Naturkatastrophen nicht verstärkt. Politik muss für Entscheidungen die wirtschaftlichen Realitäten berücksichtigen. Ja, ich denke mal, das ist so der wichtigste Punkt. Entscheiden muss das die Politik und die Verantwortung übernehmen dafür sozusagen, ob das jetzt wichtig genug ist, da solche großen Schritte einzuleiten oder nicht. Ne? Die Politik muss sich da klar werden, ob das so ist. Und die Wissenschaft kann da nur bedingt Verantwortung übernehmen. Ah, muss ich jetzt gerade mal lachen. Ja, die machen das aber. Meine, das schon die machen das nur, die sammeln Geld ein im Endeffekt. Ob das jemals in den Klimaschutz gesteckt wird. Dass das eben so nötig ist, dass jeder Professor irgendwie seinen Lehrstuhl da finanzieren muss oder so. Momentan will die Regierung einfach nur Geld einsammeln und nichts anderes. Ob das irgendwie in den Klimaschutz kommt, ob das was hilft, was in den Klimaschutz kommt, was die Chinesen machen, was ja eine, und nicht nur die Chinesen, sondern die Chinesen stellvertretend für die restlichen Völker auf dem Planeten. Das sind ja alles so Fragen, die in der normalen Berichterstattung gar nicht vorkommen. Ja, und die Frage, ob man einen Klimanotfall sieht, ja, finde ich auch berechtigt, jedenfalls zumindest kann man darüber diskutieren. Die Unterzeichner sehen ihn jedenfalls nicht und keinen Grund für Panik und Alarm. Sie lehnen daher die schädliche und unrealistische CO2-Null-Strategie nachdrücklich ab. In der Zukunft bessere Ansätze entstünden und das sei durchaus zu erwarten. Haben wir genug Zeit. Ja, und ich glaube auch, dass durch Innovationen vielleicht ein bisschen besser was gewonnen wäre. Satellit hat nur gesagt, irgendwie 35 Milliarden oder so. Oder jedes Jahr die 100 Milliarden, die in diesen Emissionshandel auch fließen wohl, sind natürlich eine Menge Geld, mit der man auch vielleicht eine Menge Forschung betreiben könnte. Ne? Ja, und es wären auch ganz, ganz andere Methoden möglich. Man könnte halt mal über wirklich die Sachen nachdenken, die Dreck verursachen. Über Kreuzfahrtschiffe. Ja. Über überhaupt Schiffe. Kann man die nicht irgendwie anders als mit Schweröl antreiben? Das kann ja wohl nicht sein. Ja, gibt es angeblich auch demnächst neue Vorschriften, dass sie das nicht mehr dürften oder so, dass sie dann die Grenzwerte einhalten müssten. Warum haben wir noch keine Schiffe, die komplett mit... Ja, die Vorschriften, dass sie nicht mehr gewisse, die dürfen die müssen einen gewissen Sulfatwert einhalten und es gibt weltweit nicht genug Raffinerien, um genug Treibstoff für die herzustellen. Das dauert auch Jahre, die zu bauen und die werden nicht rechtzeitig fertig sein. Deswegen gibt's da, wird es da einen Engpass geben. Warum gibt es eigentlich noch keine Solarschiffe? Genau, mit Gas fahren bestimmt die Dinger. Also wer Geld hat, hier shortet die Leute. Sorry, aber keine Anlagetipps hier, aber ist so. Ja, deswegen bauen die Leute jetzt ganz viele Gasdinger, Gasschiffe und so. Das ist ja der Trend. Man könnte die Landwirtschaft irgendwie restrukturieren. Man könnte weggehen von diesem Massenzeug und könnte irgendwie versuchen, da neue Sachen zu erschließen irgendwie. Aber man diesen einfach erstmal Geld einsammeln. Also ich finde es ja gut, dass diese super krass Schweröl-Treibstoffdinger nicht mehr die Umwelt verpesten. Aber das muss man auf eine Art und Weise umsetzen, dass halt nicht so Fehlsteuerungen auf wirklich verschiedenen Wirtschaftsebenen passieren. Ja, nicht nur bei einzelnen Unternehmen, sondern da werden ja ganze Rohstoffrouten müssen neu geplant werden, weil einfach Kapazitäten nicht mehr verfügbar sind. Naja. Ja, dieses Video hier, The Story of the Earth in 33 Minutes, ist eine unbedingte Anschau, also ein Befehl, würde ich fast sagen, von meiner Seite. wenn ihr zumindest des Englischen, wenn ihr Englisch genug versteht, um euch so ein Video anzugucken. Und zwar ist das hier von einem Geologen gemacht und der zeigt halt hier, wie so gewisse Sachen funktionieren, zum Beispiel hier, wie sich die Berge auftürmen und so mit den Kontinenten und wie die Kontinente in der Geschichte sich so verteilt haben. Und es geht hier halt auch um die verschiedenen klimatischen Bedingungen, die so geherrscht haben auf der Erde. Und hier zeigt er zum Beispiel, wo sich das Ganze, also warum jetzt das Öl im Nahen Osten so konzentriert ist. Das liegt nämlich an diesem hier, was man hier unten sieht, wo der Pfeil hier hin zeigt. Aber das erklärt euch dann der Gute in dem Video. Und es kommt sogar drin vor, warum die Kohlegebiete in Deutschland an der Stelle sind, wo die sind. Und er zeigt halt eben auch, warum das keine so gute Idee ist, wieder so eine Erwärmung zu haben. Das ist nämlich dieses hier. So sah das nämlich aus in einer Zeit, wo die Erde halt in diesen Treibhausbedingungen war. Und wie man hier sieht, war hier in Europa halt ziemlich viel überschwemmt. Deswegen wäre das halt nicht so gut. Wie kann das denn sein, dass so viel von Großbritannien noch da ist? Ich fühle mich verarscht. Ich glaube nur der oben. Die können einfach von den weißen Klippen sich ins Wasser gleiten lassen zum Schwimmen. Eine hochgeschobene Arschfalte. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, dieses Video hat er sehr gut gemacht und kann ich euch nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Aber in Amerika ist cool, da kannst du dann die Infrastruktur durch dieses große Wasser, was da ist, kannst du halt das ganze Land von Nord bis Süd durchqueren. Das Bild ist auf jeden Fall gut. Zu welcher Zeit soll das gewesen sein? Das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber auf jeden Fall die verschiedenen und zu dem Ding übrigens gerade, wo sie gemeint haben mit Eiszeit und so. Also in diesem Video erklärt er, dass wir uns quasi immer noch in einer Eiszeit befinden und dass diese Perioden, von denen sie da reden, die 1800 uns zu Ende gegangen ist, das ist eine sogenannte Interglacial-Periode, die quasi keine eigene Eiszeit für sich ist, aber das kommt auch alles in diesem Video hier vor. Ich habe auch mal gehört, dass man die Eiszeiten definieren würde anhand ob die Pole jetzt zugefroren sind oder nicht, aber ja, das sind ja so Gerüchte, die man so hört. Ja, nee, das ist wohl nicht der Fall, aber gut, auf jeden Fall. Eiszeit ist halt ein Spektrum. Genau, Eiszeit eigentlich nicht, aber ja, auf jeden Fall gutes Video. Klimawandel ist auf jeden Fall ein Spektrum. Kannst du jetzt mal aufhören, alles irgendwie nur über Greta zu machen? Eigener Brennstoff aus der Kelle, aus der Tankstelle im Keller ist ein Spektrum. Nein. Das ist kein Spektrum, das ist eine Erfindung. Immer wieder erfunden im Osten, von MDR ausgegraben. Eine Brennstoffzelle. Effizient und billig und Open Source, das wäre mal was. Ja, ja, genau. Aber ich befürchte, also ich sehe mich da so ein bisschen erinnert an diese ganze hier, wie heißt das Ding hier, E10, hier brennen, dass man nur noch mit Korn, hier mit Getreide da sein, mit Mais seinen Tank voll macht. Das war ja auch so die Idee, dass dann jeder so sein bisschen Zeug anbaut und das dann in sein Auto packt und damit dann durch die Gegend fährt. Aber es ist natürlich überhaupt nicht ausreichend, dass man sich da so einen Garten pflanzen kann. Hat das ernsthaft jemand mal vorgeschlagen? Ja, ja, das war so die Idee damals. Also das haben sich Leute davon erhofft. Wow, das ist ja Propaganda hoch 10. Krass, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Das haben sich die Leute davon erhofft damals. Und ich denke mal, so ähnlich wird das wahrscheinlich mit diesem Brennstoff in der Tankstelle im Keller wahrscheinlich auch laufen. Also da wird sich wahrscheinlich auch niemand Gedanken gemacht haben, was man für eine Energiedichte irgendwie braucht, um so ein Auto eine Weile zu betreiben. Ja gut, die Brennstoffzelle ist ja nun schon was anderes, als ein Bioreaktor im Hof zu haben. Das ist ja schon noch ein bisschen verschieden. Vielleicht. Und das Konzept, ich weiß es nicht. Doch, schon auf jeden Fall. Da wird ja nur, ja hier, wie Sie sagen, Kohlendioxid, Wasser und Strom. Ja, das eben. Und wie viel ist Energie, halt eine Wasserstoffgeschichte. Wie viel Energie speichert man da drin? Wie viel kann das freigeben? Wie viel Liter? Nee, ich wollte gerade dazu kommen, dass man uns die Brennstoffzelle ja schon seit, jetzt werden es um die 30 Jahre sein, die man uns die wie Sauerbier anbietet und immer so, man hat immer das Gefühl, wenn man was über Brennstoffzellen liest, irgendwie nächstes Jahr könnte es soweit sein. Und das denken wir seit 30 Jahren. Und jetzt hat wieder jemand halt die Brennstoffzelle aus der Kiste gezogen. Ja, ich meine, wenn die funktioniert. Eine Debatte, die ich mitbekommen habe, halt von Leuten, die da in der Branche unterwegs sind, dass die einen meinen, ja, hier, Elektroautos sind die Zukunft, und die anderen sagen, nee, Moment, stopp, Elektroautos, das ist nur eine Übergangstechnologie. Das stand aber noch in dem Artikel eigentlich. Wenn die ausgereift ist, dann wird das die Standardtechnologie sein. Die ja, aber mit nicht. Preis, das, du weißt doch auch, wie lange sie uns das schon erzählen, mit der Brennstoffzelle. Ja, also ich meine, das sagen halt Leute, von denen ich weiß, dass sie Fachkompetenz haben, okay, in dem Bereich. Und es gibt halt genau diese zwei unterschiedlichen Meinungen. Und die streiten ja auch. Ich weiß es nicht. Weil, aber dann wäre halt wirklich eine Möglichkeit, hier einen von diesen neuen Reaktoren zu bauen, der angeblich mit Abfall von den alten Reaktoren läuft. Was, ein Generation 4 oder 5 Atomreaktor? Mehrere am besten, damit man halt entsprechend die Brennstoffzellen mit dem nötigen Strom versorgen kann. Weil wenn das dann funktioniert, da könnte Deutschland, wenn sie da mal ein Vorreiter wären, könnten sie was reißen. Ja. Ja, jetzt sind wir ja wieder bei Greta, der hat ja auch gesagt, Atomenergie ist gut. Oder? Ah, nee, das war. Ja, das ich gucke gerade mal den Artikel rein, weil da stand eigentlich noch mehr drin. Das war nicht nur der erste Absatz, das war mehr. Der hat irgendwie Sprit erzeugt oder so. Ja, das erhoffen die sich davon, ne? Aber ich habe da halt meine Zweifel. Bei einer Brennstoffzelle gehe ich eher davon aus, dass du dein Auto mit Strom, die erzeugt, lädst. Und ich kann mich auch noch gut erinnern daran, dass die Leute immer gemeint haben, dass das Elektroauto ja nur gekillt wurde von der Autoindustrie, weil diese Verbrenner ja so unglaublich günstig sind und so weiter und so fort, und das Elektroauto, da müssten sie dann irgendwie keine Ahnung was mitmachen und so, und das hätte dann keinen Profit oder weiß ich nicht. Und dann lese ich hier sowas hier, weil nämlich hier Conti, Firma, die man als Hannoveraner natürlich kennt, also da kennt man auf jeden Fall jemanden, der da irgendwie arbeitet. Und die bauen jetzt im großen Stil Jobs ab, weil das hatten wir auch schon in der Sendung in der Vergangenheit, dass diese Elektromotoren wesentlich weniger Komponenten haben und also so ein ganzes Einspritzprozess für Kraftstoff, was hier unter anderem halt die Continental für Autobauer halt herstellt als Zulieferer, da überhaupt gar nicht mehr nötig ist. Und das sorgt jetzt halt dafür, dass sie hier einen enormen Stellenabbau betreiben werden in den nächsten Jahren. Also in Amerika machen sie ganze Standortschließungen, in Europa belassen sie es dabei, das nur runterzufahren. Aber es sind auch tausende von Arbeitsplätzen, die jetzt verloren gehen werden wegen dieser Elektromobilitätsgeschichte. Ja, und wenn die Herrschaften halt einen vernünftigen Plan gemacht hätten, wüssten wir jetzt schon, was diese qualifizierten Arbeiter stattdessen herstellen, um die Umwelt irgendwie zu schützen und so. Also man hätte da vielleicht, man muss irgendwie langfristiger und ineinandergreifender denken, halt einfach nur zumachen, weil ist halt, das ist, Und dann war hier so ein Spruch drin. Bei Conti, da gab es auch eine Übernahmeschlacht mit der Schaeffler-Gruppe und da ist schon sehr viel finanziell im Hintergrund gelaufen. Wenn du meinst, die haben in Amerika geschlossen, Europa so nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, von welchem Zeitraum du redest, so 2000. Ich rede von diesen Ankündigungen. 2009 haben die ja sehr viel, die haben ja in Irland alles platt gemacht, in England, in Frankreich, glaube ich. Ich rede von diesen Ankündigungen, die sie jetzt haben, die jetzt kommen. Okay. Ja, auf jeden Fall hat er. Die haben sehr schwere Jahre hinter sich gehabt. Und ob das wirklich was mit dieser Elektromobilität zu tun hat, ich weiß nicht. Naja, diese Schließungen jetzt sollen jetzt wegen der Elektromobilität sein. Also, keine Ahnung, kann sein, dass das Folgedings ist, aber ich meine, diese Tatsache, dass das einfacher ist und dass diese Einspritzgeschichten und so, von denen Sie hier reden, halt nicht mehr nötig sind beim Elektromotor, ist eigentlich klar. Ne? Also, ich halte das schon für plausibel. Naja, jedenfalls sagt der Chef hier, die Mobilität der Zukunft schützt das Klima dreifach. Das ökologische, das wirtschaftliche und das soziale Klima. Das nennen wir gesunde Mobilität. Ja, und darüber freuen sich garantiert die paar tausend Leute, die dann jetzt hier sich einen neuen Job suchen dürfen. Gesunde Mobilität, meine Damen und Herren. Ja, da sind sie ja, die Jungs mit dem Rechenzentrum im Berg oder so. Kriminelles Cybernetzwerk hier, Darknet Server Farm. Aber, also, da wäre ich echt gern mit ein paar Kameradrohnen und so dabei gewesen. 650 Einsatzkräfte, GSG-9-Beamte, ja, allerdings. Und das hättest du dann gleich an die Produzenten vom nächsten Bond verkaufen können, weil dieses Ding lag halt in einem ehemaligen NATO-Bunker. Boah. Gestern in den Medien haben sie gesagt, fünf Etagen unterhalb der Erdoberfläche lagen halt die Serverräume. Geil. Was ich aber sehr Einsicht geben fand, war, dass der Staatsanwalt, der dann gesagt hat, dass es total schwierig ist, diese Leute überhaupt dran zu kriegen. Ne? Also es reicht nicht, wenn du diese Server betreibst, auf denen offensichtlich Geschäfte im Darknet abgewickelt werden, von Waffen über Drogen bis zu Menschen, sondern du musst dann auch nachweisen, dass die nicht versucht haben, das zu beenden und dass die das wussten. Also ich verstehe es nicht ganz, warum wir immer noch Gesetze haben, die allem hinterherhinken. Wenn jemand in einem Bunker irgendwie hunderte Server hat und Platz für Tausende und da irgendwie die dann nur dazu benutzt und solche Sachen, dann muss ich dem Einzelnen nachweisen, dass er gewusst hat, dass irgendwer da eine Waffe oder eine Drogenpackung verkauft oder was. Wir leben echt in einem Schildbürgerstaat. Die Verbrecher können sich wirklich... Also es werden dann Leute kriminalisiert, die jemanden irgendwie auf Twitter eine dumme Kuh nennen. Aber wir haben Gesetze, die solchen Leuten noch die mit Kusshand die Schlüssel geben zum kriminell werden. Ja, weil bei so einer Organisation, bei so einer Planung, da werden die halt einige Briefkastenfirmen auch haben, die dem Ganzen irgendwie einen legalen Anstrich gegeben haben. Die werden halt auf den Servern in Anführungszeichen nicht nur diese Sachen gemacht haben. Ne? Sonst könnten sie ja nicht argumentieren, ja, wir wussten ja nicht, dass da was passiert. Ne? Also gerade ein bisschen wundert mich das, weil ich meine, diese Militäranlagen, auch ehemalige, sind normalerweise recht gut geschützt und da kommt man nicht so weit drauf, allein auf das Gelände schon nicht. Also war das mit mehreren auch Leuten da hin und her und rein und raus und so. Oder wie das heißt. Hm? Das war auch. Das war nicht irgendwie im Eigentum von denen oder gemietet. Nö, klar, die sind bestimmt einfach drauf, ne? Ja, und dann, das kannst du auch nicht mieten. Das ist dreist. Hm. Nee, also in dem Artikel stand drin, dass sie das irgendwie erworben hatten, dieses Gelände. Okay, ja, das macht mehr Sinn, ja. Aber das wäre ja dreist. Wir setzen einfach mal so einen Bunker, benutzt ja keiner. Naja. Aber so einen Bunker hätte ich auch gern. Da kann man genug Lebensmittel für 2 Wochen. Ja, lass mich raten, das ist eine Aussage von Frau Kühnerst. Tja, ich meine, wenn die den erworben haben und da jetzt die überführt werden, dann wird das Ding ja wohl versteigert werden. Dann. Ja, sollen wir zuschlagen. Weltraumaffen, dann müssen wir nicht mehr aus der Raumstation senden. In Ruhrpott haben sie die alten Bunker alle zu irgendwelchen Probezentren, Proberäumen gemacht. Ja gut, ich meine, vielleicht haben die, wenn die da so einen Serverfarm gemacht haben, da haben wir bestimmt eine bessere Latenzzeit als hier von der Raumstation. Da hast du schon recht. Eine gute Internetanbindung. In, was war das? Traum? Angemietet, sagt jemand im Chat, okay. Okay. Das ist nur mein Vermieter mal vorbeigekommen. Das sieht so aus. Aber trotzdem, dazu die Bond-Musik unter das Video und schön schnell geschnitten und so. 650 Leute ist auf jeden Fall. Ich kann mich bestimmt wohlfühlen, auf jeden Fall. Google hat auch eine demokratische Mitwirkungspflicht. Das steht im Grundgesetz. Artikel. Oh, ich muss da nachgucken. Echt? Ja. Ich weiß nicht, jetzt gesagt? Was soll das bedeuten? Weiß ich nicht. Wer hat es denn jetzt gesagt? Ich habe nur die Schlagzeile vorgetragen. Das muss. Das war doch ein Artikel von dir, Mammon. Nee, echt? Ich glaube schon. Ach, Mammon. Mammon. Ja, also ich habe es nur angelesen. Es geht natürlich um dieses Leistungsschutzrecht und sie beschweren sich darüber, dass Google ja jetzt in Frankreich schon, wo es jetzt losgeht, alles reduziert hat auf nur noch die Überschrift. Ja, Google spielt nicht mit, ne? Ja, sorry, und klar. Und am liebsten, wer hätte das vorhersehen können? Und am liebsten, also lamentieren sie hier jetzt, dass sie lieber so hätten, dass Google natürlich das ganze Geld bezahlt dann für die Verlage. Und das ist die demokratische Pflicht, die haben. Ja. Vollkommener Humbug, aber ja, wünsch dir was. Gab es da nicht in Deutschland irgendwie jetzt auch eine Entwicklung, dass sie das zurückgezogen haben oder so? Was das? Ja, das Leistungsschutzrecht. Nee, es geht ja jetzt nicht. Das haben wir jetzt auf EU-Ebene. Schlau, wirklich schlau. Das war auch von dir, Mamon. Das ist von mir, ja. Das fand ich auch richtig gut. Weil die Stadt Berlin unter ihrer rot-rot-grünen, glaube ich, Regierung ist so schlau, die Wohnungen zurückzukaufen von einem Investor, der nämlich einen Traumgewinn realisiert. Das ist nicht herrlich. Der hat die wohl letztes oder vorletztes Jahr erst gekauft für 370 oder 380 Millionen und macht jetzt da schlapp 600 Millionen, damit er sie wieder abgibt. Sind die blöd oder was? Ich weiß nicht. Also, sie haben ja schon Wohnungen zurückgekauft in Berlin, auch für mehrere hundert Millionen. Aber das ist ein Ding, 5000 Wohnungen sind es. Mehr nicht. Ich finde das krass. Und dann für solche Dinger. Also, ja, die Leute können sich dann vielleicht auf eine niedrigere Miete einstellen, keine Ahnung, ob die das dann durchziehen. Aber offensichtlich wollen die das dann irgendwie alles verstaatlichen oder so. Finde ich ganz schön krass. Und eine Milliarde hat die Stadt Berlin alleine doch alle überhaupt nicht. Das heißt, das Geld kommt irgendwie von außerhalb. Ja, können die Bayern jetzt dafür bezahlen, dass sie in Berlin irgendwie sozialistische Politik machen? Ist das geil oder was? Ja. Das ist Berlin, ja. Und ich meine, Tempelhof konnten sie ja nicht für die Immobilienplaner zur Verfügung stellen. Irgendwo müssen die ja Geld verdienen, ne? Ja. Weil the credit crunch is back. Ja, das ist ein interessanter Artikel von Eric Toussaint, ein französischer Autor. Und eine sehr interessante Perspektive auch. Ist teilweise etwas satiremäßig geschrieben und da, ich glaube, das hat bei der Übersetzung etwas gelitten. So habe ich den Eindruck. Aber sehr, sehr interessanter Artikel. Einfach nur eine Leseempfehlung, wenn das, was ich letzte Woche erzählt habe, euch interessiert. Hier geht es nochmal etwas genauer um Interbank-Lending und wie das aussieht mit dem Leitzins in Amerika. Ja, und ich habe ja vorhin Ocean of Debt, Monetary Theory angesprochen, das spielt ja auch eine Rolle. Und das würde ja bedeuten, dass die amerikanische Zentralbank den Leitzins weiter senkt, so weit senkt, wie es nur geht. Am besten negativ macht, obwohl das ist wieder umstritten, ob das mit der Modern Monetary Theory zusammenhängt. Aber, und der Donald Trump will das ja übrigens auch, nur so nebenbei. Ja, irgendwie alle wollen das, nur die Fed macht es irgendwie nicht. Den Negativzins. Ja, es war gerade den Leitzins etwas gesenkt, aber es war eigentlich nur eine Reaktion auf den Liquiditätsengpass auf dem internationalen Dollarmarkt, der sich durch den gesteigerten Interbanken über Nacht Ausleihzinssatz geprägt hat. Da hatte ich auch drüber gesprochen. Und deswegen haben die wohl jeden Tag mindestens 7 Milliarden neues Geld auf den Markt auch gedrückt, zusätzlich zur Zinssenkung. Also haben sie nicht nur die Refinanzierungsrahmen günstiger gemacht, sondern sie haben die Refinanzierungsrahmen auch ausgeweitet. Weiterhin ist der Effekt allerdings, dass die Banken das Geld nicht der Wirtschaft zur Verfügung stellen im Rahmen von neuen Krediten, sondern dass sie das Geld in Geldmarktfonds parken. Also Geldmarktfonds ist nicht der genaue, ist nicht der richtige Begriff. Das wird hier auf Englisch nochmal ein bisschen genauer definiert. Aber im Endeffekt können sich die Banken günstiges Geld viel ausleihen von der Zentralbank und dann dieses Geld, anstatt es an Kredite zu vergeben, die ja mit einem gewissen Ausfallrisiko behaftet sind, können die das Geld einfach in andere Anlageformen packen. Und da der Zinssatz so niedrig ist, müssen diese Anlageformen nicht viel rauswerfen, dass die Banken da halt mehr Geld verdienen, als wenn sie einen Kredit vergeben würden, wo, wie gesagt, ein Ausfallrisiko herrscht. Ja. Warum habe ich jetzt so Flashbacks an das Ende von Fight Club und die Pixies fangen an zu spielen? Ja, es ist, ich habe es ja gesagt, es ist eine sehr, sehr, sehr seltsame Situation auf den Zentralbankmärkten und alle wissen das und alle versuchen halt damit umzugehen und ja, keiner weiß genau, was er machen will. Aber Alan, ich glaube an die New Monetary Policy und die ist unschlagbar oder so. Ja, und ich kann auch wirklich nur immer sagen, ich kann das Thema auch wirklich immer nur anschneiden und wenn ich das sage, ist es nie hundertprozentig richtig, weil ich es halt irgendwie umschreiben muss. Das tut mir auch wirklich leid für die Leute, die wissen, worum es geht. Aber die lesen die Artikel dann ja hoffentlich, die sind ja verlinkt. Und dann wissen sie, dass ich versuche es halt irgendwie auch verständlich darzustellen, weil es ist, ja, es ist halt seltsam. Das ist etwas einfacher verständlich. How information gerrymandering influences voters. Hier hat das Michigan Institute of Technology eine umfangreiche Studie erstellt mit dem Titel Nein doch oh, oder beziehungsweise ja, dass wenn man in gewissen Meinungsnetzwerken sich online halt nur unterhält, also wenn man sich nur in gewissen Bubbles online unterhält, dann übernimmt man die politische Meinung von denen und generell ist es so, dass Leute, die viel Online-Nutzung haben, einfacher beeinflussbar sind von Mehrheiten. Heißt, Leute, die weniger online nutzen, Online-Nutzer sind, die, wenn bei gewissen Testergebnissen halt eine Wahl knapp ausgeht, sind sie halt weiterhin loyal zu der Partei. Aber wenn die Partei sehr zwei Drittel oder so Mehrheit hat, bleiben sie trotzdem ihrer Partei treu. Und die Leute, die sehr viel Social Media nutzen, von denen geht die Hälfte dann zum anderen Lager über. Interessantes Ergebnis. Also das ist das interessanteste Ergebnis, was ich da rausziehen konnte. Ja, also je mehr Social Media man nutzt, desto mehr lässt man sich von Mehrheiten beeinflussen und auch scheinbar, von scheinbaren Mehrheiten. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, aber das ist das Interessanteste, was ich daraus ziehe. Das ist ja bei uns nicht anders. Wir verlassen uns ja auch auf die scheinbare Mehrheit nationalem Denken. Also wenn wir so hier diskutieren. Ja, also ich meine, ja, man sollte sich höchstens vom Wald beeinflussen lassen. Und zwar positiv. Weil scheinbare Mehrheiten zu schaffen, kann man ja versuchen. Ja. Ne? Und Bäume sind ja, das habe ich auch von Greta gelernt, Bäume sind wertvolle Maschinen, die den Kohlenstoff aus der Luft saugen und sich selber vermehren. Im Wald haben die Bäume auch nur eine scheinbare Mehrheit. Genau. Und da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und auch Bäume verfaulen und dann setzen sie wieder CO2 frei. Nein! Wie der König der Löwen sagen würde, the circle of life. Bei uns haben sie diese Woche wieder so eine Aktionsgeschichte für Kinder gemacht und auf einer nahegelegenen Grünfläche neben einer Straße Holzpfähle aufgestellt, an denen die Kinder herumgeschnitzt haben. Und die bleiben da jetzt stehen, sind teilweise mit Beton verankert. Jetzt hat man da so schöne, unbehandelte, grob beschnitzte, abgeschlagene Bäume herumstehen. Sehr schön. Wunderschön. Ist das Kunst? Nee, es ist was, was Kinder in einem Nachmittag gemacht haben und dann lässt man es da einfach stehen, halb fertig. Vielleicht machen die da auch noch weiter, aber das haben die schon an mehreren Orten bei uns gemacht. Und ich hätte lieber einen Wald gehabt. Da könnte man Bäume pflanzen. Wir haben uns doch unsere verstümmelten Bäume von unseren Kindern nur geliehen. Ich habe auch gar keine Kinder. Ja, unsere Kinder im Sinne von volkseigene Kinder. Ach so. Mir gehört an jedem Kind so ein kleines Stückchen. Genau. Aber nicht die Vorhaut, haben wir heute gelernt. Musst du ja auch bezahlen, von daher geht das schon. Was? Vorbezahlen? Ach, Kinder ja, sind Bildung doch was Schönes. So. Schöne Kinder stimmen, wie sie im Wald spielen. Und ja, solange wie die Kinder stimmen, nicht Parolen bei Fridays for Future grölen, ist mir das recht. Warum denke ich dann bei sowas immer gleich an? Warum sind die Zwillinge aus Shining in meinem Kopf? Ich sollte mein Verhältnis zu Kindern überdenken. Ne? Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Woche. Ja, das kann ich gehen, dann auch wenn ihr Kind geküsst habt. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Und wenn ihr ein Kind kriegt, dann bitte gebt Vater an, das ist besser für das. Ja. Streichert es. Hört das auch. Und wir sehen uns am Donnerstag schon wieder. Ja, genau. Wahrscheinlich. Tag der deutschen Einfalt. Wahrscheinlich mit Bundestag, aber schauen wir mal. Bundestag, aber auch lustige Sachen. Das und, wird ein Fest. Action ja. Und so. Genau, jede Menge. Helmut Kohl, Gedächtnis doch. Jede Menge ich Grün. Ich bitte die Erfahrung von Traum von meinem Mammut. Ja, unglaublich. Impertinent. Kulturmarxismus.